Hallo, Lothar Bodingauer begrüßt euch zu den Bienengesprächen Nummer 30, dieses Mal mit Stefan Mandl. Er hat das sogenannte Bestäubungshandbuch für Gärtner, Landwirte und Imker geschrieben. Das ist ein Nachschlagewerk für die Bestäubungsleistung der Honigbiene. Es ist auch als Download zugänglich. Den Link dazu in den Shownotes zu dieser Episode. Und ihr kennt wahrscheinlich Stefan Mandl als Präsident des Erwerbsimkerbundes, des österreichischen Erwerbsimkerbundes. Er ist auch Chef der Biene Österreich, das ist der Dachverband aller Imker in Österreich. Er macht für eine große Handelskette auch Honig, biozertifiziert aus Schwechat, und das Gespräch findet bei ihm zu Hause statt. Der Korrespondentenbericht kommt dieser Ausgabe von Manuel Hempel aus Bergen in Norwegen. Er erzählt uns die Besonderheiten seiner Imkerei am Atlantik im Norden und was am Bienenstand jetzt gerade los ist bei ihm. Er wird erzählen, dass es die Varroa heuer zum ersten Mal nach Bergen in Norwegen geschafft hat. Wie immer könnt ihr mit den Kapitelmarken auch direkt hinspringen, hin und her springen, navigieren, und insgesamt viel Vergnügen und Freude beim Zuhören. Gespräche Nummer 30. Wir haben Mitte Oktober 2017. Es ist 19 Uhr und stockfinster. Das ist verblüffend, unfassbar eigentlich. Also als Biene würde ich jetzt im Bau sitzen. Gott, das ist eigentlich immer finster im Bienenstock, oder? Ja, außer was beim Flugloch leuchtet schon die Sonne rein, aber drinnen ist finster natürlich. Aber die merken schon, dass Tag ist, oder? So ja, ich glaube, sie spüren es auch, wenn sie es nicht sehen. Ja. Also da gibt es auch irgendwelche Untersuchungen, dass sie den Sonnenzyklus mitmachen natürlich. Ah. Also die sehen, wenn es finster ist, dass draußen Tag ist. Ja, darüber habe ich nämlich schon nachgedacht, also weil finster ist echt finster und da musst du eben die Hände vor und tasten, wo der... Ja, aber das ist ja, das ist ja eher so, also mit den Fühlern, mit den Füßen, auch die Vibrationen auf der Wabe, also die merken, wenn eine quasi daher trampelt, das ist im übertriebenen Sinn, aber die spüren, die sehen es nicht so sehr, sondern die spüren, wenn wer kommt oder wie nahe jemand ist, also die sehen das komplett räumlich. So wie hier in der Wohnung haben wir jetzt gespürt, dass wer gekommen ist und ein Glas Wasser und Kaffee gebracht hat. Vibrieren vom Parkettboden. Ja, und ich bin zu Gast bei Stefan Mandl und seiner Familie, und mit dabei ist auch die Maja. Hallo Maja. Hi. Super. Stefan, danke für die Einladung. Danke, danke, dass du Zeit hast. Ja, super. Bienengespräche, die 30. Ausgabe. Ich habe die ersten 25 ganz monatlich getaktet gemacht und dann eigentlich wollte ich damit aufhören, weil es ein geplantes Ende immer was Schönes ist. Es hört ja nichts auf in unserem Leben. Immer wird alles weitergetragen, bis man nicht mehr kann und sich das irgendwie zerlegt. Stichwort Grüne. Wir hatten gerade Nationalratswahl in Österreich. Ja. Die Grünen haben sich zerlegt. Wer wird sich denn jetzt um die Bienen kümmern? Ja, es ist demokratiepolitisch ist es ganz, ganz schlimm. Das ist eigentlich das Schlimmste. Ist das schlimm? Ja, das Schlimmste, was passiert ist bei der Wahl. Alle haben gewonnen und die Grünen sind nicht mehr drinnen. Also wenn eine politische Partei nach 30 Jahren oder 31 Jahren Aufbauarbeit eigentlich, jetzt habe ich auch gelesen, über 100 Angestellte müssen oder verlieren ihren Job. Das ist eine Tragödie, die da passiert. Also auch für uns alle. Also ich glaube, wir leiden alle darunter, dass diese Partei momentan nicht mehr gibt im Parlament. Also es ist nicht gut. Stefan Mandl muss hier auch ein bisschen vorsichtig sprechen. Er ist nämlich für die Erwerbsimker in Österreich zuständig. Und das wäre aber eigentlich meine, also politisch möchtest du natürlich da jetzt nicht irgendwie die eine oder andere Seite stärken oder kritisieren. Nein, ich sage es auch immer, und das war auch vor der Wahl. Also ich bin bei keiner Partei und ich bin auch für alle Imker da. Als Obmann der Biene Österreich ist mir der Pfarrer für alle Imker mehr oder weniger. Und ich glaube, das ist auch gut, wenn man da jemanden hat, der nicht parteipolitisch ist. Aber trotzdem, wenn man sieht, dass eine Partei, die 30 Jahre lang da aktiv war und besonders auch in Bienenthemen, also uns Imker auch dementsprechend aufgefallen ist, dass die einfach nicht mehr da sind. Das berührt einfach. Also das ist wie wenn man nette Leute, die man kennt, dann einfach nicht mehr hat. Ja, aber jetzt bin ja ich zum Beispiel, ich komme aus einer Lehrerfamilie und habe selbst Lehrer dann gelernt, Physik und Mathematik, die schönsten Fächer, Mathe und so weiter. Und dann war es immer so, dass es eigentlich in der Schule oft ziemlich hart ist, also Mathematik im Gymnasium und so weiter. Und da gibt es so alternative Schulen, die sagen, das geht eigentlich viel netter, freundlicher, lustiger, gescheiter. Stichwort Waldorfschulen, die Natur sehr stark einbauen. Und ich habe immer gedacht, na, es ist jetzt keine Kunst, in eine Waldorfschule als Lehrer zu gehen, weil die haben das Teil des Programms, sondern es ist eigentlich die Kunst, diese Elemente in der ganz normalen Schule, im Gymnasium einzubringen als Lehrer. Das heißt, ich versuche einfach so zu unterrichten, und jetzt kommt das Stichwort grün zu unterrichten, ja, in einer völlig normalen Schule. Ich denke auch, das wäre doch was Interessantes, dass dieser grüne Gedanke auch jetzt, was Bienen betrifft, ja eigentlich in den größeren Parteien, die jetzt gewählt wurden, ÖVP, FPÖ, auch von mir aus noch gerne die SPÖ dazu, dieser Gedanke wird ja in diesen Menschen ja drinnen sein, dieses Bienengrüne. Du kennst doch deine Imker, die sind doch nicht grün, absolut, auch wenn sie ÖVP oder vielleicht konservativ oder von mir aus auch FPÖ wählen. Ja, also die Imker sind komplett bunt von der politischen Veranlagung, also auch wahrscheinlich ziemlich gleich durchschnittlich wie alle Österreicher, also weil es einfach viele sind, es sind 30.000, also dadurch werden die natürlich alle vertreten sein. Es geht, glaube ich, jetzt um diesen Verlust gar nicht so sehr um diese eine Partei, sondern dass das einfach eine Struktur die Aufgabe gehabt hat, eben dementsprechend Imkerthemen zu vertreten oder auch aufzudecken oder was immer man darunter versteht, dass die weg sind. Also, ja, aber wie meinst du jetzt? Ja. Ich meine, ich habe zum Beispiel mit der Landwirtschaftskammer in Oberösterreich ein Gespräch gehabt. Ja, die sind wunderbar. Nein, die sind wirklich gut. Ja. Und die würde man ja jetzt wirklich eher sagen, Landwirtschaft, das ist ÖVP traditionell, weiß ich nicht. Aber das sind ja auch durchaus grüne Gedanken, ja, also, oder Dank, Elemente, ja, trotzdem in einer konservativen Wertehaltung von mir aus. Der Instinkt des Menschen ist ja, dass er umweltverträglich lebt. Also, genau, wenn das hat er auch gesagt. Also ja, wir wollen ja nicht unseren Acker zugrunde richten, weil wir haben ja auch Kinder. Und in der Theorie stimmt das sicher auf alle Parteien. Es ist nur die Frage, wie weit das dann wirklich in der Praxis umgesetzt wird. Zum Beispiel, dass jetzt ganz konkret, jetzt was uns Imker wieder betrifft, diese Horuk-Aktion jetzt am Ende, dass das Glyphosat, dass der Minister gebunden wird an dieses Votum, das war vor jahrelang, oder also da hat man eigentlich wie der Sisyphus gearbeitet, wenn man irgendein Pestizid irgendwie ein bisschen reduzieren wollte, und auf einmal geht's, weil sich eine große Partei bewegt hat. Also weil die Roten dann gesagt haben, ja, jetzt machen wir das auch, und die Blauen haben dann mitgestimmt. Aber die Grünen alleine waren eigentlich immer die Cassandra, die da gerufen hat, ja, das ist schlecht, wenn wir so viele Pestizide haben und so weiter. Mhm. Aber gemacht wurde eigentlich erst was, wenn der Wille der Großen da war, wenn sie die Angst vor der Wahl gehabt haben. Ah. Und vielleicht ist es auch in Zukunft, deswegen habe ich auch aufgerufen, unser Imker, geht's alle zur Wahl. Es hat mich nicht zu interessieren, wie sie wählt, aber es ist wichtig, dass ich dann bei den politischen Kräften sagen kann, unsere Imker und ihre Freunde und die Familien gehen alle zur Wahl. Also schaut auf diese Leute, und welchen Effekt das dann wirklich hat, das ist wieder was anderes. Aber zumindest das ist unser Beitrag, den wir Imker eben für eine einigermaßen gesunde Umwelt machen wollen. Also mein Vater war bei der Zwentendorf gegen die Atomkraft in Österreich Demonstrationen immer dabei, da war er sehr grün, ist aber praktisch von seinen Werten sehr katholisch und so weiter, sicher, wird sicher ÖVP gewählt haben, schätze ich einmal. Ich habe schon länger nicht mehr gefragt, was eigentlich der Papa, der soll es für sich behalten haben. Genau, aber ich selbst fahre mit dem Fahrrad in Wien und ärgert mich immer ein bisschen über die Autofahrer, ja, die da eigentlich ziemlich herumstinken. Das ist der Sport, ja. Und ich freue mich schon sehr auf die selbstfahrenden Autos, weil nämlich dann kann ich über die Prinz-Eugen-Straße einfach rübergehen und die müssen stoppen und die dürfen mich gar nicht überfahren. Ja, ich würde mir halt nur verlassen, dass alle selbstfahrend sind. Glaubst du, dass wir das trotzdem wär noch schauen? Das wäre schade, ja. Maja, wie ist denn das bei dir eigentlich? Du gehst in die Volksschule, oder? Ja? Mhm. Wie viel lernst denn ihr eigentlich von der Natur und von der Umwelt und von den Bienen? Eigentlich schon viel. Wir lernen auch oft über Bienen, über die Natur, über Tiere. Jetzt haben wir zum Beispiel das Thema Korn, also zum Beispiel Mais oder Reis oder Weizen, sowas. Und da lernen wir, wie man Brot backt und so weiter, wie man das Korn zermahlen und so. Ja. Ja. Und dass das Ganze einfach immer wen braucht, der sich verantwortlich zeigt dafür, dass er sorgsam mit den Sachen umgeht. Ja. Wie bist denn du zu den Bienen gekommen, dass du die Bienen kennenlernst? Also, das kommt vom Papa, weil ich mag die Bienen, weil ich finde es einfach toll, dass die Honig produzieren und dass die Pflanzen bestäuben, dass Früchte wachsen, Obst und Gemüse. Dass wir Obst und Gemüse haben, dass wir Brot backen können, dass wir Reis haben und dass wir was zu essen haben. Und ich mag auch den Honig, die Bienen machen, und Pollen. Ja. Das schmeckt mir sehr. Und du hast zu unserem Bienenpodcast Honig gekostet zuerst, den ich mitgebracht habe, von drüben, vom Belvedere in Wien. Und du hast sofort die Linde herausgeschmeckt. Ist die einfach zu erkennen, die Linde? Ja, also für mich schon, ja? Weil das meine Lieblingssorte ist. Aha. Also ich war verblüfft, weil ich kenne diese Sorten noch nicht und ich hätte raten müssen, was da alles drinnen ist. Ich kenne sie auch nicht so gut, aber Linde kann ich schon. Linde kann man schon, ja. So ein bisschen ätherisch schmeckt der Honig, aber ist das die Linde auch, die das, dieses ätherisch, glaube ich, ist das, oder? Ja, ich habe es am Anfang nicht sofort geschmeckt, aber dann, wenn man schon nachdenkt, das ist meine Lieblingssorte, dann kommt man schon drauf. Also ich habe selbst immer Biene Maier geschaut als Kind und war verblüfft, wie viel da eigentlich stimmt in diesem Film. Also der faule Willi, klar, dass der immer in der Hängematte liegt und so weiter, aber dass das eigentlich wirklich die Arbeiterinnenbienen sind und dass sie immer den Stock putzt und dann als Wache und dann ausfliegen darf in die weite Welt. Hast du die neue Biene Maier schon gesehen, die neu gezeichnet worden ist? Ja, wir haben auch einen Film, da war so ein Kinofilm über die Biene Maier. Ja. Und den haben wir uns halt gekauft, weil ich früher, da war die Biene Maier, da war das meine Lieblingsserie. Ja. Ich habe jetzt auch noch diese alte Biene Maier, wo die noch nicht so neu war und so. Und was sagst du denn zu den neuen Zeichnungen? Gefallen dir die besser? Mir gefallen sie sehr viel besser, weil man sieht dann nicht so wie verschwommen oder sowas. Okay. Man kann die Sachen auch mehr erkennen. Ja. Und ich finde es auch besser, weil dann kann man richtig sehen, wie das so ist. Und das schaut eigentlich voll ähnlich aus wie die neuen. Ja. Ah ja, weil ich habe das Neue noch gar nicht gesehen und dachte, okay, muss ich wen fragen, der sich damit auskennt. Das Interessante vielleicht ist, weil wir gerade über die Schule vorher gesprochen haben und jetzt zum Thema, die Schule hat einen Bienenstock oder mehrere Bienenstöcke sogar. Gell? Im Gymnasium, ja. Da haben sie so ein Bienenfest veranstaltet und da konnte man halt schauen, wie viel Wasser im Honig ist durch so ein Gerät und so. Man konnte die einzelnen Teilen von der Biene anschauen durch so ein Mikroskop. Man konnte sogar eigene Handcreme machen. Ja. Und ich glaube, man konnte solche Bienenstöcke, glaube ich, auch machen. Und solche aus Erd, solche kleinen Kugeln, so Sandkörner, da war so ein Sonnenblumenkern drin und dann wächst der halt und dann können die Bienen den halt bestäuben. Und war da ein Imker bei euch in der Schule? In der dritten Klasse, da habe ich immer gesehen, weil da waren wir im dritten Stock, wo solche Gymnasiumkinder mit einem Bienenkostüm rumgelaufen sind und alle haben gesagt, Maja, schau mal, da sind Imker. Mhm. Und ich habe auch ein Referat über die Bienen gehalten und die Sarah Andrea wollte das Gleiche machen und da hat die Frau Lern entschieden, wer das machen soll, weil wir haben uns beide darüber gestritten. Und wer hat es machen sollen dann? Ich. Ja, zum Glück. Und die Sarah hat dann über Hasen gemacht. Okay. Ist auch gut. Ich habe heute sehr viele Bienen fliegen sehen. Ich war heute laufen mit unserem Hund der Bahn entlang Richtung Böhmischer Prater und da gibt es einen Streifen neben der Bahn mit ganz vielen gelben Blüten. Ich weiß nicht, wie sie heißen, aber ganz flächig und da sind viele Bienen geflogen, die sehr gelb-schwarz gestreift waren. Also, also sehr backfastig, was in Wien eigentlich ungewöhnlich ist. Ja, es fällt auf, dass es eigentlich sehr viel gibt. Dafür, dass wir das Landesgesetz haben, dass nur diese eine Unterart, die Kanika, werden darf. Also auch hier, es ist alles voll eigentlich. Ja. Und ich glaube, das muss man auch mit einer gewissen Gelassenheit sehen. Man muss sich freuen, dass es überhaupt Bienen gibt. Ja. Also, dann, ob die jetzt grau oder anders ist. Es gibt das Landesgesetz, da haben sie alle dran zu halten, da diskutieren wir auch nicht. Aber es ist jetzt nicht wirklich fürs Ökosystem oder für die Umwelt, ist es komplett egal. Mhm. Stefan, mich würde eigentlich interessieren, vieles. Also, wo fange ich jetzt an? Jetzt einmal eine Frage an den Profi. Den Honig, den ich dir mitgenommen habe, so unser Wiener Blütenhonig, den wir drüben von unseren Bienen fertigen lassen, der ist ein bisschen, finde ich, zu flüssig. Glaube ich nicht. Also ich schätze, der hat 17% Wasser. Genau, hat er. Perfekt. Hat er? Ne? Das okay. ist das Messgerät bist du ja, in diesem ja, Fall. Aber ich habe vom Imker Robert Albrecht aus Leipzig, vom Stadtimker, heute ein Paket bekommen mit 6 verschiedenen Gläsern Honig, traumhaft aus dem Stadtgebiet. Und die haben ja beim Abendessen alle gekostet. Großartig. Aber der ist viel besser streichbar aufs Brot. Der ist naja, so, ein, zwei waren gerührt, also der Rapshonig und der Frühlingscremehonig war gerührt, aber die anderen waren nicht gerührt. Das kann auch sein, dass er beim Transport einfach kalt gehabt hat. Weißt du, durch die, wenn er kühler hat, dann wird er steifer einfach. Ah, okay, von also der Temperatur her. An und für sich, ja, bei uns ist halt jetzt Zimmertemperatur oder weiß nicht, was denn du halt ja. auch gehabt hast, aber da ist halt eher, fließt er eher so, aber der ist eine super Qualität, also von so, wenn du den anschaust, vom Geschmack und von der Konsistenz, ja, von der Farbe, eine sehr schöne Farbe hat er auch. Ja. Also ganz, ganz ein wunderbarer Honig. Und das ist ja das Wunderbare bei den Honigen. Da, wie bei den Marmeladen gibt es viele verschiedene. Mhm. Und nur bei den Honigen gibt es noch viel, viel mehr verschiedene, weil es einfach viele verschiedene Pflanzen gibt. Mhm. Und dann auch die Kombination unter diesen Pflanzen. Ja, also eigentlich schmeckt jede Wabe, ja. also im Bienenfall ja. jede Wabe oder jeder Teil der Wabe ja. eigentlich schmeckt komplett anders und ist auch eigentlich ganz was anderes. Da sind andere Pollen drinnen, da ist aus anderen Nektar entstanden ja. und das ist ein unendlich faszinierendes Feld, der Honig alleine, also ja. wenn man überhaupt die Bienen weglässt, aber der Honig ist großartig. Weil auch wirklich die Zeit drinnen steckt, wann was geblüht hat, ja. also diese zeitliche Abfolge, die man ja so hinnehmen muss, wie es die Natur uns zuspielt, das finde ich auch verblüffend, ja. Und wie mild dann eigentlich der Frühlingshonig war von diesen ersten Blüten, da ist sehr viel Löwenzahn, schmeckst du den auch, Maya, Löwenzahn? Kannst du den erkennen? Okay. Der ist eher selten bei uns, der Löwenzahn. Was wir viel in Wien, im Wiener Gebiet drin haben, ist der Ahorn. Wien hat ja 18 verschiedene Ahornarten ja. und die sind sehr aromatisch. Also das ist etwas leichter, dunklerer Honig und das fängt eben an mit dem Spitzahorn und dann kommt eben der Bergahorn, der Feldahorn und alle möglichen Zierahorn. Und schmeckst du den da drinnen, den Ahorn? Nein, oder Ahorn, ich glaube, der ist nachher, also der ist etwas nachher, aber das ist vom Aroma sehr gut. Also zeitgleich ungefähr mit dem Raps Honig wird der gewonnen oder von den Bienen gewonnen und das ist ein wunderbares Aroma für den Frühjahrsblütenhonig, der Ahorn drinnen. Ja. Was wir viel haben ist, das dürfte vielleicht noch etwas drinnen sein, die Rostkastanie in Wien, ja. das ist ja sehr hell. Ja genau, Honig. Das ist also auch im Park drüben. Ja, genau. Also Rostkastanie ist also diese erste große Massentracht, also Massentracht ist immer, also aus Sicht der Biene. Also ja, ja, es ist auch wirklich viel zu sehen. Und das tragen sie auch wirklich ein, also da schaffen sie es wirklich Überschuss zu produzieren, also einzulagern. Und dann kommt die Akazie noch, also die gibt's auch, also die Rubine, die Akazie. Und das ist, glaube ich, also da hast du sicher Spuren drinnen, weil es eine so schöne, helle, leuchtende Farbe ist. Ja. Also da dürfest du eher diese hellen Honige drinnen haben. Ich kenne die Katharina Seiser, ist eine Kochbuchautorin. Ja, die ist wunderbar. Und die hat über den Honig, über unseren Honig geschrieben und so schöne Worte gefunden. Also einfach wild und ja. Du hast noch was Zweites auch noch ergänzt, vom Schmecken her, die Goldrute. Ja, eher den Götterbaum. Götterbaum. Wobei, ich verwechsel die zwei, weil es mit G anfangen. Ja, G. Sie sind auch sehr ähnlich. Goldrute, du hast du sicher in jedem österreichischen Honig drinnen, die ist einfach bei uns überall mittlerweile schon. Ist das also, der Goldregen? Nein, die Goldrute blüht im Herbst, also so wie die Aster, so ähnlich, und ist einfach eine gelbe. Ja, eine gelbe Rute. Also, ja, die vom Boden rauf wächst, Boden eine Blume. Rauf. Und bei jeder Böschung überall. Ein Strauch oder? Ja, ist eher so eine Blume, die raussteht. Eher so wie ein Busch, wie ein kleiner Busch, der so vielleicht raussteht. War das die Böschung, die ich heute gesehen habe. Kann das sein? Wie hoch waren die Pflanzen ungefähr? Ja. So? Ja. Okay. Sehr gut. Die hat auch gelernt. Eher solche goldgelben Blüten. Ja, viele auf eine. Viele. So Rispen hat sie. Ja. Die ist auch, Goldrute ist nur bei gewissen Plätzen, wo sie wirklich honigt, sonst liefert sie Pollen. Also ein wunderbares Pollenangebot. Und das ist besonders für die Wildbienen ganz wichtig. Also die Wildbienen brauchen ja nicht in diesem Sinne diese Riesenmengen Nektar, wie es die Honigbiene sammelt, sondern in sehr kleinen Mengen. Aber der Pollen ist in der Natur eigentlich das Reglementierende für die Wildbienen. Und deswegen gibt es auch keine Konkurrenz zwischen Wildbienen und Honigbiene, weil die Pollen, die die Wildbienen brauchen, gibt es zur Genüge, wie jetzt zum Beispiel auch. Also der Pollen in der Regel gibt es nahezu unendlich in unserem Kulturgebiet. Ja. Wenn du hernimmst, große landwirtschaftliche Kulturen, wie zum Beispiel in Amerika oder auch in Ungarn drüben, wenn du schaust, diese Riesenfelder, da ist sehr wohl Pollenmangel. Verstehe. Also Goldrute ist das, was du gesagt hast. Ich würde, ein bisschen Goldrute, hauptsächlich Götterbaum. Ein bisschen Es sind beides wunderbare Pflanzen. Und was macht der Götterbaum? Der Götterbaum ist was? Der Götterbaum ist ein Baum, also Ailanthus heißt er, also Latein, gibt es in der Stadt, in Wien, überall. Aus jeder Gehsteigritze wächst er raus, also wenn Sie nicht durchschneiden würden. Das war ursprünglich einmal ein Zierbaum, der reingenommen wurde und blüht im Spätsommer oder Mitte Sommer eigentlich, also relativ spät für die Biene. Und wird aber durchaus noch beerntet. Also so erkennst du auch im Pollenbild die Stadthonig, egal ob es ja jetzt Wien oder Leipzig ist. Du musst an und für sich Pollen vom Götterbaum drinnen haben. Ja, ja. Sonst ist er verdächtig. Ja. Ja. Also das heißt, diese 17% Wassergehalt und wenn ich das Glas ein bisschen drehe, dass er da ein bisschen fließt und dass er mir eigentlich immer wieder vom Butterbrot fließt, das ist so, das muss man in Kauf nehmen. Du hast da eine Möglichkeit, dass du einfach Creme-Honig draus machst. Das habe ich letztes Jahr gemacht, hat super funktioniert. Ja. Ja. Naja, vor allem der Creme-Honig, der hat wirklich einen Nebeneffekt, wenn du den gleichen Honig cremig verrührst, also den komplett gleichen Honig, er schmeckt wesentlich aromatischer. Ja. Okay. Er schmeckt, also der gleiche Honig schmeckt wesentlich aromatischer, weil du ihn einfach länger auf der Zunge hast, im Gaumen hast. Also du speichelst ihn auch besser ein, also du schmeckst ihn besser. Ja, ja. Also er ist einfach intensiver. Samtiger auf der... Ja. Du nimmst ihn intensiver wahr, den gleichen Honig. Also du kannst ihn eigentlich selbst wirklich wertmäßig erhöhen, indem du einfach Creme-Honig draus machst. Und jetzt erzähle ich dir, wie ich es letztes Mal gemacht habe, also was ich jetzt auch zu Hause habe, zwei so 40 Liter aus Edelstahl, den stelle ich mir dann hin, dann gehe ich runter zum Billa, dann gehe ich rauf zum Spar und kaufe mir Bee-Local-Honig, nämlich einen gerührten Creme-Honig. Zum Impfen ist super, Zum Impfen, und zwar eigentlich ein Kilo auf diese 40 Liter, die schütte ich rein und dann rühre ich jeden Tag einmal durch 5 Minuten. Besser wird es, wenn du mehr Bee-Local Honig reingibst. Ja, und warum? wir lachen schon, weil Bee-Local Honig ist nämlich dein Honig oder euer Honig, den ihr macht, und der ist eben beim Spar. Ja. Und darüber möchte ich nämlich auch nachher, wenn du möchtest oder kannst oder darfst, auch darüber jetzt reden, wie das ist, wenn man für einen großen Abnehmer Honig produziert, welche Randbedingungen man da plötzlich zu erwarten hat oder worauf man aufpassen muss. Könnte man, wenn du möchtest, nachher noch reden? Gerne, das wäre sicher interessant auch für Leute, die zuhören. Aber warum mehr? 2 Kilo? Wenn du mehr Impfhonig drinnen hast, wird dir einfach wesentlich schneller. Schneller. Also ich rühre mich nämlich da schon ziemlich. Also wir rühren zum Beispiel 3 Tage nur unseren Creme-Honig und wir lassen 20% des Honigs ist der Creme-Honig schon. Also ist schon ursprünglicher Creme-Honig. Zum Beispiel wir haben Creme-Rührgeräte, da gehen 1000 Kilo rein und 200 Kilo bleiben drinnen, pumpen 800 Kilo rein und wir rühren in der Früh 10 Minuten und am Abend 10 Minuten. Also relativ kurz nur, da wird langsam gerührt und nach 3 Tagen ist er perfekt fertig. Aber da muss 20% Creme-Honig drin. So, Maja, Prozentrechnen hast du schon gelernt? Nicht ganz. Sonst hätte ich nämlich gefragt, könntest du bitte ausrechnen, wie viel Prozent? 20. 20% von 40 Kilo. Mhm. Warte mal, 10% sind, wenn man durch 10 dividiert, 40 durch 10 ist 4, mal 2 ist 8. Ich muss 8 Kilo Honig kaufen, 8-mal. Was kostet der Honig beim Spar? Bee-Local? Das ist sehr günstig, ich weiß es nicht auswendig. Aber sagen wir mal, der kostet sicher 12 Euro, 14 Euro. Sowas wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, der halbe Kilo ist 7 Euro. Sowas. Naja, sagen wir mal 14 Euro. 14 Euro, jetzt müssen wir rechnen, mal. Aber dafür hast du mehr Honig dann. Ja. Warte mal, 8 mal 40, das sind 80. Also dafür habe ich mehr Honig. Ja, natürlich. Ich verkaufe den ja wieder. Ja, wunderbar. Da brauche ich nicht rechnen, das ist nur ein Durchlaufposten. Genau so, es kostet gar nichts, ja. Das ist ja urschlau. Ja, ich brauche also keine Angst zu haben, wenn ich Honig kaufe, weil ich verkaufe den ja nachher wieder. Und zwar so. Ja, wunderbar. Das gefällt mir. Ich sehe immer nur die Rechnungen. Wir machen Honig seit 3 Jahren jetzt. Wir haben das dritte Jahr Honig. Wir haben 4 Jahre gelernt dafür. Und ich sehe halt immer die Rechnungen und wenn ich etwas nicht oder noch nicht kann, dann verkaufen, weil ich habe das in meiner Jugend nie gelernt. Ich bin immer vor Verkäufern gewarnt worden, die schauen ja nur auf den Profit. Allerdings bin ich drauf gekommen, ich bin relativ hemmungslos, weil ich ja meine Rechnungen kenne, die für die Ausgaben. Wir verkaufen den Honig für 17 Euro ein Kilo, weil es einfach, ich finde, der Wert dem Wert entspricht. Also günstiger, da tut man die Rechnungen leid, nämlich ich mir selbst. Und mehr finde ich eigentlich dann auch wieder nicht richtig, weil es sind eigentlich Familien, denen wir den Honig verkaufen in der Umgebung, die auch Kinder haben und auch irgendwie Geld nicht zum Fenster rauswerfen. Aber es gibt verblüffend viele Leute, die sagen, ja, mir ist es wert, diesen Honig aus diesem Garten lokal zu essen. Und das ist ja gescheit. Du sollst ja auch den Honig aus deiner Umgebung essen. Ja. Da gibt es auch gute Untersuchungen über Pollenallergiker, also die im Ausschlag und alles genau. Mögliche kriegen. Ja. Und die können sich mit Honig desensibilisieren. Ja. Weil durch den Honig hast du in geringsten Mengen hast du die Pollen deiner Umgebung ja. drinnen. Also der und genau Honig, deine Umgebung. Ja, genau, das, was du das brauchst. Ist ja das Wertvolle. Ja, genau. Also du wirst desensibilisiert gegen alle möglichen Störungen durch Pollen in deiner Umgebung und das ist sehr, sehr wertvoll. Und wichtig ist halt der aus deiner Umgebung und nicht der zum Beispiel chinesische, dann bist du desensibilisiert gegen irgendwelche chinesischen Naturheilkräuter oder so, ist ja auch was Schönes. Aber das ist ein riesiger Effekt eigentlich, den der Honig für uns hat in der Ernährung. Also eher der, ich weiß, man darf das nicht sagen, aber ich sage es trotzdem immer, der medizinische Effekt des Honigs, also die Heilwirkung des Honigs, die ist für uns sehr, sehr wertvoll. Ja, da hat mir mein sehr geschätzter Bienenlehrer Albert Schittenhelm einen Trick verraten. Er sagt, er sagt eben, man darf keine Heilsversprechen machen. Er sagt immer, bei mir hilft es gegen. Ja. Ich spreche das ganz offen an. Mir ist das egal. Was? Nein, die Oma hat gesagt, es ist gesund. Ja. Das ist gesund. Nein, es ist auch gesund. Ich habe das zusammengestellt, diese Arbeit auch. Da haben wir uns einmal im Winter gespielt mit dem Paul, also meine rechte Hand im Büro. Wir haben in der Literatur, wir haben Literaturrecherche betrieben, wirklich über Honiguntersuchungen bezüglich. Das ist eine Metastudie, glaube ich, sagt man dazu dann. Ja, wird sein. Ich glaube, wir haben 1700 medizinische Studien über Honig gefunden, eingesetzt da und dort, also bei Wunden, bei Brand, also ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Krankheiten gibt, aber wirklich überall und wirklich große Effekte. Also ich traue mir das durchaus sagen, also es gibt die Heilwirkung des Honigs und ich habe Unmengen wissenschaftlicher Arbeit, das kann man auch nachlesen. Ich glaube, unter bienenforschung.at haben wir das dann sogar publiziert, ist frei für jeden abrufbar. Ja. Also wenn wer mal Probleme hat, dass er seinen Honig ausgezeichnet hat durch heilversprechende Wirkungen oder so, oder Heilaussagen und dann einmal Probleme hat, da soll auf die Homepage schauen. Es gibt sind genügend. Und unendlich wissenschaftliche Arbeiten, also wirklich medizinische Untersuchungen, welchen Effekt der Honig gehabt hat. Also ich glaube, wir sollen uns da nicht genieren, nur weil Marktam sagt, das geht nicht. Mhm. Das ist uns wurscht. Du bist überhaupt sehr, sehr pragmatisch. Also ich kriege ein bisschen mit über Facebook und immer wieder, wenn irgendwas aufkocht, oh Gott, da bietet wer etwas an in Plastikgläsern ohne Kennzeichen und so weiter. Findest du verbindende, versöhnliche Worte? Also und das aus einer gewissen Stärke heraus, also die auch erkennbar ist. Also das muss man ja auch fundieren. Also seine Versöhnung muss ja auch eine gute Plattform haben, nicht? Wann muss man praktisch rausgehen und stark sein und Stopp sagen? Wann kann man verbindend sein? Ich glaube, das lernt man ganz gut beim Bienenvolk einfach, wie man zu leben hat. Weil jetzt stell dir vor, du hast ein Bienenvolk und das ist halt ein bisschen nervös, das kommt dir auch durchaus vor. Und wenn du dann auch nervös bist oder jetzt sticht dir eine und dann fangst du mal herumschimpfen noch an und so weiter, es wird eigentlich immer schlimmer. Mhm. Und wenn du irgendwas konstruktiv und produktiv machen willst mit dem Volk, kannst du nur beruhigend einwirken und dann wird es auch wunderbar. Mhm. Also ich glaube, jeder Imker hat das eigentlich, sieht das Tag für Tag, wie er arbeiten muss. Und deswegen, ich bin auch, weil wir jetzt von den Wahlen vorher gesprochen haben, ich bin auch dafür, dass eigentlich jeder Politiker verpflichtend Imker sein muss, damit er einfach lernt, wie man in Ruhe konstruktiv arbeitet. Mhm. Also wir würden viele, viele Konflikte eigentlich aus dem Weg, oder die würden gar nie entstehen, wenn die Politiker mehr wie Imker arbeiten würden, einfach mit ihrer Umgebung. Ich bin aber schon in den letzten 3 Jahren so 2-3 Mal weinend, schreiend weggelaufen, weil mir die einfach gestochen haben an Stellen, die echt wedern haben. Rund ums Auge, irgendwie, also in die Nase. Denn der Hund, der mit war, hat in die Schnauze gestochen, der war echt zermürbt. Und ich habe mir dann immer in die Bienen, also ich flüchte mich dann immer in einen Busch hinein, dass mein Kopf praktisch in dem Geäst ist. Dann verlieren aber, sie dich, ja. Aber Rotz und Wasser, also eher unter Umständen. Na gut, also, aber was ist geblieben davon? Eine wunderbare Anekdote. Also eigentlich hast du profitiert und alle, die dich kennen. Ja, und das nächste Mal natürlich umso ruhiger hingehen und umso mehr achten, wie sich die Bienen gerade mit mir fühlen. Ja, ich glaube, mein Hund bin ja ganz gut schon, also der wollte heute am Anfang zu seiner Hundezone gehen. Ich wollte aber laufen gehen und dann hat er gestoppt und so. Jetzt praktisch, er geht jetzt nicht mit. Und dann bin ich mit ihm mitgegangen und dann hat er mit mir gesprochen, was hochinteressant war, weil so hatte ich das Gefühl noch nie. Wir haben so ein Das ist ein kleiner Hund, so ein Terrier. Und dann wollte er noch nicht nach Hause gehen und hat mir gezeigt, er würde jetzt bereit sein, laufen zu gehen. Na, und dann sind wir probieren wir es einmal zum Hauptbahnhof hinauf. Da war er begeistert und hat gezeigt, also er möchte wirklich mit. Genau so ist er gestanden. Also man kann mit Tieren wirklich auch reden, also oder hören. Naja, also bei Bienen gibt es auch Untersuchungen, dass sie Gesichter erkennen. Also das geht geht sehr weit sogar. Okay. Naja, sogar, jetzt habe ich Arbeit gehört, die muss ich aber selber noch verifizieren, dass Pflanzen das auch können. Mhm. Hat mir jetzt ein Imkerkollege hat mir das erzählt vor einer Woche. Ich habe gesagt, er muss mir die Arbeit schicken, dass Pflanzen Menschen erkennen. Und der Versuch war ungefähr so, also man geht durch eine Reihe von Pflanzen, eine Gruppe Menschen geht durch und einer, zum Beispiel der mit dem roten Pullover, der zerwurzelt die Pflanzen ein bisschen, also quält sie. Mhm. Und man kann ja Phytohormone messen, also Strömungen in den Pflanzen. Also man kann messen, wenn Pflanzen Stress haben. Mhm. Und dann ist die Gruppe, hat das so ein-, zweimal gemacht und immer der mit dem roten Pullover hat halt ein bisschen hingeschlagen zu den Pflanzen. Man hat gemessen, da schlagen sie aus, das registrieren sie. Und dann sind sie gegangen in verschiedenen, und wenn der mit dem roten Pullover gekommen ist, hat die Pflanze wieder angeschlagen. Aha. Also durchaus, die hat das, wie das geht, ist hochinteressant, aber auch sogar Pflanzen registrieren und merken sich Sachen, die ihnen nicht gut tun. Also ich glaube, das ist auch ein Zeichen des Lebens, dass man Gefahren erkennt, auch wenn es für uns eine Pflanze ist, eine Karotte, ein Salat, irgend sowas, ein Salat. Also das, man sollte vielleicht noch viel stärker Mitgefühl zeigen zur Umwelt, weil das sind eigentlich unsere Zeitgenossen. Also das ist zwar ein Salat, mehr oder weniger, aber trotzdem, das ist ein Lebewesen, das zu unserer Zeit jetzt lebt mit uns. Hat mir ein Biochemiker erzählt, man soll keinen vorgeschnittenen Salat kaufen, weil der Salat merkt, wenn der Hase seine Zähne reinhaut, dann setzt er chemisch Zellen etwas um, was Bitterstoffe hervorruft und dann praktisch im Bauch des Hasen macht. Und der Hase kann dann aber auch sein Schnitzel, wenn der Hase bin, kann dann aber auch deswegen meinen Schnitzel nicht so gut vertauen, wegen dieser Bitterstoffe, wegen diesem Salat. Und der Hase hört halt auf zu fressen. Das ist das Ziel dieser Pflanze. Ja, das funktioniert gut. Ja. Habe einen Podcast gehört, eine Episode über das, wie sich der Wald unterhält, der nämlich unten in den Wurzeln ein Netzwerk, eine Verbindung hat. Das heißt, die ganzen Bäume können jetzt nicht miteinander reden, wie wir sagen, also kommunizieren, hallo, wie geht's da, sondern austauschen Informationen über Nährstoffe, über das, wie der Zustand ist. Ja, und das ist natürlich auch eine interessante Geschichte. Ja, und das Bienenvolk überhaupt, also die sind ja sehr, sehr hochentwickelt. Also nicht nur die Sprache, sondern die haben vielfältige Kommunikationsformen. Also das wäre auch, also für unsere jungen Zuhörer vielleicht, da gäbe es Forschungsgebiete ohne Ende eigentlich beim Bienenvolk. Also da glaubst du, dass da auch in österreichischen Schulen wird es jetzt zur Matura da gibt es eine schriftliche die Prüfung, eine mündliche Prüfung und eine wissenschaftliche Arbeit. Ja. Gibt es da Möglichkeiten eigentlich für Schülerinnen und Schüler auch Fragen zu verfolgen? Ja, also ich kriege auch immer wieder Anfragen und dann ich versuche mich quasi da kurz zu fassen und einfach Links weiterzugeben, wo sie was finden und so weiter. Aber die Biene in der Schule ist auch ein bisschen so das Synonym für die Umwelt. Also wenn man quasi die Bienen verstanden hat, das Bienenvolk, dann hat man auch sein Ökosystem verstanden. Ja. Und ich glaube, die Biene ist da dieser Mittler, also in der Schule. Und genauso wie der Regenwurm und Ameise, das sind so diese drei wichtigen Sachen, die wir in der Schule eben gelernt haben. Und die Biene, drei Sachen sind und Ameise, so. Die hängen auch sehr, sehr stark zusammen. Mhm. Also wir haben Untersuchungen gemacht über die Wirkung der Honigbienenvölker auf Ameisen, auf Ameisenpopulationen. Also ganz eine wichtige Sache natürlich. Wir haben festgestellt, dort, wo Honigbienenvölker sind, sind signifikant mehr Ameisen, also Individuen, mehr Ameisen selbst, aber auch wesentlich mehr Ameisenarten, also viele verschiedene Arten. Mhm. Und Die Antwort war dann, dass die Bienen, das Bienenvolk ist eigentlich eine permanente Futterstelle für die Ameisen. Die tragen mir da an die Varroa meine Ergebnisse. Im Bienenvolk lebt ja eine richtige Galaxie, also da lebt ja alles Mögliche. Und auch die Biene selbst stirbt leider früher oder später und fällt zum Boden. Und die Ameisen, da haben wir so ein schönes Filmmaterial, die zerschneiden das einfach und verzehren es noch. Also sie werden eigentlich chronisch gefüttert, also werden immer fortgefüttert. Und Ameisen lernen auch sehr, sehr schnell, die merken das sofort, die klettern auf das Bienenvolk, auf den Bienenstock und oberhalb in der Isolierung tragen sie ihre Eier hinein. Also die Ameiseneier, das Volk lebt unten in der Erde, wie sie es gehört für Ameisenvolk und sie verwenden das Bienenvolk eigentlich als Brutschrank. Ja. Also das stört mich. Nein, stört mich nicht. Dich nicht? Na, wozu? Wieso? Okay. Dann stört mich, ich habe nicht sehr darüber nachgedacht. Ich meine doch, die gehören da nicht hierher und ich kehre sie immer glaub, weg. Ich glaube, die gehören schon her und wir dorthin gehören, ist die Frage. Finde ich schön, dass du das sagst, weil es praktisch, da war meine grundsätzliche Einstellung praktisch, gehören nicht hierher, daher wegkehren. Die grundsätzliche Einstellung könnte ja sein, wenn sie nicht schaden, warum sollen sie weg? Genau. Nein, und es ist auch interessant für uns Imker zu beobachten, also die Ameisen lernen das, dass die ihre Eier rauftragen können zum Ausbrüten, also hochintelligente Geschichte eigentlich, dass die das merken, dort oben kann ich meine Kinderstube einrichten und dadurch, dass sie eigentlich permanent gefüttert werden und eine Brutkammer haben, sind es einfach wesentlich größere Ameisenvölker und es siedeln sich auch verschiedene Ameisen an, also wirklich bewusst siedeln sich an und das ist ein großer Effekt, ökologisch gesehen, den die Honigbiene hat, dass sie die Ameisenpopulation massiv fördert. Also dort, wo Honigbienen sind, sind wesentlich mehr Ameisen und die Ameisen wissen wir eh fürs Ökosystem, wie wichtig und groß. Also die Wichtigkeit des Bienenvolks multipliziert sich eigentlich durch die Kombination mit der Ameise, die sie da positiv beeinflusst. Verstehe. Wen das interessiert, Thema Ameisen, ich kann verweisen auf Zeit für Wissenschaft, da gibt es eine Episode über Ameisenforschung an der Universität Innsbruck und ich war selbst mit dem Ameisenforscher auch in den Bergen und der untersucht Superkolonien, die über hunderte von Kilometern unten im Boden zusammenhängen und befreundete Ameisen austauschen. Das heißt, die treffen sich immer, schnuppern sich ab, ob sie befreundet sind oder nicht. Wenn befreundet, dann ist alles gut. Wenn befreundet, dann gibt es einen Kampf. Ja, dann sind nervös, Aber die hängen einfach über viele Kilometer zusammen. Und da macht er eben Tests und schaut sich das unter dem Mikroskop an, wie sich die zwei Ameisen begegnen, freund oder nicht freundlich. Vorwissenschaftliche Arbeit. Was wäre so eine typische Fragestellung, die man als Kind... So, was war eines der letzten? Eine Dame hat eine Bienenwohnung, eine schlichte Bienenwohnung, also Simplifying, also das ist ja ganz, ganz je einfacher, umso besser. Und da hat sie ein paar Fragen gehabt, ob das mit Rähmchen sein muss und so weiter. Für die Biene muss gar nichts sein eigentlich, also die ist der hohle Stock. Und die hat dann auch so was gebastelt, also wirklich ganz, ganz professionell gemacht. Also das war durchaus ein Thema. Die Pestizide sind immer wieder ein Thema, also auch bei den vorwissenschaftlichen Arbeiten schon. Also das ist interessant. Also auch jetzt zum Beispiel in der Schule, die das Bienenprojekt haben, wie wir vorher gehört haben, in den Chemieunterricht bauen sie das ein, in den Physikunterricht. Also überall wird das eingebaut. Also das ist wirklich, die arbeiten ganz intensiv in den verschiedenen Disziplinen in Bezug auf die Honigbienen. Die Pestizide. Das ist ja blöd. Die haben ja so selbst im Namen schon das drinnen, was sie tun, nämlich Lebewesen töten. Ja. Also auch wenn man es höflich Pflanzenschutzmittel nennt, es sind halt Insektizide und die Aufgabe ist, dass sie Insekten töten. Also das ist leider Herbizide, so. Herbizide ist das ist die Pflanzentötung und die Fungizide töten halt die Pilze. Ja. Und auch die Herbizide sind ein Problem für uns, weil die Pflanzen sind die Nahrungsgrundlage für unsere Bienen und für viele Wildinsekten. Also auch wenn man sagt, ja, die sind nicht bienenschädlich, jetzt wie die Glyphosat-Diskussion war, das ist ein bisschen an der Realität vorbeigegangen. Weil es stört uns nicht so sehr, dass sie vielleicht Insekten töten, aber dadurch, dass jedes Mauerblümchen quasi überall ausgemerzt wird, es verarmt einfach die Nahrungsquelle und dadurch die gesunde Ernährung der Bienen und der Insekten. Insekten sind ja die größte Klasse im Tierreich. Also ist ja unzählige oder unzählige Menge. Von denen man nichts Menge. Weiß ja, oder nicht zählt, ja, sicher, oder weil man sie nicht im Volk hat. Vor allem das Problem dabei ist auch, es fällt uns nicht einmal auf, dass sie verschwinden, weil zum Beispiel die Käfer, die meine, die Alten gekannt haben, ja, die kennen die Jungen gar nicht, also fällt ihnen ihr Verschwinden auch nicht auf, also die gibt es einfach nicht und die habe ich nie gekannt und so weiter. Es sind auch viele, die kein Maikäfer mehr kennen oder so. Ich meine, gut, war ein Schädling dann und so weiter in der Landwirtschaft früher und Aber es fehlt genauso auch bei den Vögeln. Also wer kennt noch eine Feldlerche oder so, was eigentlich ein Standardvogel war? Also die verschwinden natürlich auch da. Das Deutsche Bundesamt hat da ganz, ganz erschütternde heuer im Frühling Publikationen gemacht, wie die Vögel verschwinden, weil die Insekten einfach nicht da sind. Aber ich meine, es ist eine Auseinandersetzung von Interessensgruppen. Da gibt es offensichtlich eine Gruppe, die in der Macht ist, andere zu töten. Wenn man es jetzt ganz hart sagt, ja. Und es gibt eine andere Gruppe, die konzilianter sind. Das sind dann einfach die, sage ich jetzt mal, um es zuzuspitzen, die Biobetriebe beziehungsweise andere Sichtweisen. Ich möchte jetzt nicht vielleicht auf Bio zuspitzen, aber hat man denn eine Chance überhaupt, wenn ich jetzt einer anderen Interessensgruppe zugehörig bin, zum Beispiel eben, weil ich Zuckerrübenbauer bin, anders zu machen? Natürlich. Es gibt immer einen anderen Weg. Also sicher? Ist er das sicher? Immer. Gibt immer einen anderen Weg? Kann man das so hinschreiben? Das ist ein schöner Buchtitel. Ja. Es gibt immer einen anderen Weg. Na sicher, es ist aber wirklich so. Aha, also es kann nur sein, dass ich nicht weiß, wie es geht. Also das kommt oft vor. Also bei mir wahrscheinlich auch nahezu täglich. Aber dafür gibt es auch viele, viele Leute, die sich damit beschäftigen. Ja, ja. Es gibt sehr, sehr viele Bauern, die experimentieren. Also wir haben ja, ich glaube, um die 25.000 Bio-Betriebe mittlerweile, weil du es Bio vorher genannt hast. Wobei auch da wäre noch sehr, sehr viel möglich. Also man hat diese Problematik, dass wenn dann wirklich der Hut brennt, weil ein Schädling dann auftaucht, dann kommt es zu Notfallzulassungen und da werden Mittel zugelassen, die normal verboten sind, was auch schlecht ist. Also das ist eigentlich nur, also man hält sich da immer so ein Hintertürl offen, wenn es komplett daneben geht, ja, dann kann ich dann eh noch irgendwie spritzen und man könnte durchaus so wie in Form einer Hagelversicherung, so einer Unwetterversicherung, wenn die Ernte zerstört wird durch Wetter, kann man das ganz genauso bei Schadinsekten oder bei irgendetwas machen, weil die meisten Schädlinge kommen ja nicht über die Schadschwelle. Mhm. Und wenn man einigermaßen ein Gleichgewicht versucht zu organisieren im Ökosystem zwischen Nützlingen und Schädlingen, kommt man bei 99% der Ernte überhaupt ohne Behandlung aus. Und den Rest, den quasi der Hagel zusammenschlägt, weil das hat man ja so auch, den kann man versichern. Das wäre für die Hagelversicherung sogar eine lukrative Sache, weil ihr Gebiet eigentlich vom Hagel dann auf... Der Schaden ist ein Business. Ja, also, ja genau. Also das wäre eine sehr, sehr sinnvolle Sache, vor allem sinnvoll auch aus Sicht des Bauern, weil er müsste dann nicht mit den Giften hantieren, weil er ist ja eigentlich der Ärmste dran. Also der das ausbringen muss, der nimmt es über die Haut auf und über die Lunge und über das Gewand. Das Gewand bringt er dann nach Hause. Und also er ist am meisten betroffen davon. Und das Problem ist, es gibt immer eine Lösung für das Problem, aber oft weiß man es nicht. Und da hakt es auch sehr stark bei unserer landwirtschaftlichen Beratung. Bei der Landwirtschaftskammer. Also sie hat nicht, oder sie erfüllt nicht die Aufgabe, dass sie den Bauern berät, wie man pestizidfreier imkern kann. Ich bin der Imkermensch, aber wie man pestizidfreier Lebensmittel produzieren kann. Zum Beispiel, wir haben heuer einen ziemlichen Disput gehabt wegen einem Mockup, wegen einem Kartoffelmittel. Mhm. Also das ist ein Granulat, das gegen einen Drahtwurm bei der Kartoffel eingesetzt wird. Das heißt, der Drahtwurm nicht haben. Ja, und der bohrt die Kartoffel an und dann ist es ganz schlimm. Und da hat es eine Notfallzulassung für 6.000 Hektar in Niederösterreich gegeben, also in ganz Österreich, aber Hauptanbaugebiet ist in Niederösterreich. Und wir haben gesagt, das ist schlecht, also es muss nicht sein. Und dann haben wir nachgeschaut, es gibt eigentlich kaum ein Auftreten. Also wirklich, es ist ja wirklich ein vernachlässigbares Problem. Weil zuerst haben wir uns gesagt, die Hungersnot kommt, also wenn man das nicht behandelt. Und dann haben wir festgestellt, die Schadensausfälle waren irgendwo bei 7% bei den unbehandelten Flächen, also durchaus in einem überschaubaren Rahmen. Und die Beratung der Landwirtschaftskammer war dann so, dass sie eine Publikation geschrieben hat, MoCap ist kein giftiges Pflanzenschutzmittel. Also hat die Bauern beraten, weil die Beratung geht über die Landwirtschaftskammer. Und dann habe ich nachgeschaut im Pflanzenschutzmittelregister, was öffentlich ist, also bei der Bundesagentur für Ernährungssicherheit. Und dort steht zum Beispiel bei den Gefahrenhinweisen drinnen, bei Hautkontakt Lebensgefahr. Also es ist ein extremes Gift sogar, also wirklich bei Hautkontakt Lebensgefahr. Ich brauche es gar nicht schlucken, es reicht der Hautkontakt. Und das heißt, die Kammer, die haben das noch immer nicht von ihrer Homepage, von der AEZ runtergenommen, die publiziert, ja, du, das macht nichts, das können Sie verwenden. Und das ist ein extremes Gift. Das heißt, der Bauer ist falsch beraten einfach. Ja, aber die sind ja auch nicht blöd. Also das kann sich dann nur um ein Missverständnis zwischenfallen, habe ich nicht gewusst, handeln, aber nicht um Absicht, oder? Naja gut, aber dann würden Sie es ändern. Ich habe es darauf hingewiesen, mehrmals sogar. Ich habe auch publiziert darüber. Und es ist bis heute ist es noch nicht geändert worden. Das wäre interessant, genau diese Fragestellung praktisch zu schauen, eingebettet. Wie ist das in diesen Prozess? Wir sind dann hingegangen zur Landwirtschaftskammer Österreich und haben als Imkervertreter dann auch offiziell gesagt, ja, du, das geht nicht, dass ihr eigentlich die Leute anlügt. Also, dass ihr definitiv die Bauern sagst, du, das ist kein giftiges Mittel, das kannst du verwenden. Und laut Zulassungsbestimmung ist das Lebensgefahr bei Hautkontakt, also extremes Gift. Ich meine, ihr sollt sie die Bauernfamilien beschützen, also ihr sollt sie die Existenz sichern. Und bei der Kammer hat es dann geheißen, ja, sie können nicht wirklich Einfluss nehmen drauf, weil die Kammern sind ländertechnisch selber organisiert und da sind die verantwortlich, also die Landwirtschaftskammer Österreich, die hat eigentlich gar nichts damit zu tun, sondern die einzelnen Bundesländer sind es. Also es ist für uns sehr mühsam, dann zu argumentieren oder zu diskutieren mit Gesprächspartnern, die eigentlich überhaupt kein ernsthaftes Interesse an der Lösung dieser Problematik haben. Ja, ich bezweifle das nicht. Also es kann nicht sein, dass praktisch Interessensvertreter für Bauern kein ernsthaftes Interesse an der Lösung dieser Problematik hat. Ich kann das nicht annehmen. Also das, ja, weil wie kann gut, das war jetzt meine Formulierung, war die höfliche Formulierung. Ja. Was kann man sich sonst dazu denken noch? Ja, die Frage, aber praktisch, das wäre ihm interessant, sich ganz genau anzuschauen, weil wenn wir die Position vertreten, dass jeder in seinem Bereich das ernsthaft und glaubwürdig tut, was er am besten kann oder für am besten hält, dann kann das ja nicht denkmöglich sein, dass man so denkt. Da gibt es ja keine Menschen, die jetzt da sind und sagen, ich mache jetzt absichtlich einen Blödsinn. Also das denke ich mal, das gibt es doch. Blödsinn ist immer eine Frage der Sichtweise. Naja, in diesem Fall ist es ja schon ein ernstzunehmender Blödsinn, wenn ich sage, das ist nicht gefährlich, aber es bringt mich um, wenn ich es angreife. Naja, ich habe keine logische Erklärung, wie zum Beispiel ein Pflanzenschutzmitteldirektor, der wahrscheinlich das Zehnfache verdient, also durchschnittlicher Bauer, so eine Publikation rausgibt, dass er zum Beispiel kein giftiges Mittel ist. Also da ist Unwissenheit noch die höflichste Formulierung dafür. Und wie gesagt, das war heuer im Frühling und es steht nach wie vor auf der Homepage. Also es ist auch durch die Medien gegangen, es ist über Facebook und Internet und überall gegangen. Also die nehmen das auch zur Kenntnis, ja, da regen sie halt ein paar dann auf drüber, aber das ist es. Also es gibt schon so Systeme, die auch sehr schwierige Systeme sind und ich denke, das ist ein schwieriges System. Naja, also es ist das Problem eigentlich, es fehlt anscheinend diesen eingesessenen Experten an Wissen. Es fehlt ihnen einfach an Wissen, wie man das ohne diese Gifte produzieren kann. Zum Beispiel in Österreich. Österreich ist führend bei der Bio-Erdäpfelproduktion. Ja. Also wirklich Bio-Kartoffeln werden wunderbar, die werden sogar nach Irland exportiert. Also ganz interessantes Detail. Das heißt, wir haben die Fähigkeit und das Know-how in Österreich, auch Kartoffeln oder Erdäpfeln biologisch zu produzieren, ohne diese Gifte. Und es gibt ja auch eine andere Angst, wenn man praktisch etwas Alternatives berät oder vorschlägt und das funktioniert nicht, dann wird man ja verklagt, also lieber auf die sichere Seite gehen. Das kann natürlich auch sein. Ja, wobei beim Verklagen, da sind wir auch nicht weit weg, weil im Endeffekt, da sind wirklich Fehler passiert bei der Zulassung und das wird jetzt auch aufgearbeitet. Also, ich war in China vor 2 Jahren auf einer Bio-Tee-Farm Tee ernten und mitarbeiten, weil ich diesen Prozess kennenlernen wollte, den Verarbeitungsprozess von einem Produkt. Ich kenne jetzt von Honig, also von der Bienenwabe hin zu einem abgefüllten, etikettierten Produkt. Und ich wollte mal sehen, wie ist das eigentlich für ein Produkt, was ich immer trinke, nämlich Tee. Und das war irrsinnig spannend, praktisch genau das war im Ziel erreicht, diesen Prozess vom Tee pflücken, was schon passiert ist, und dann die Verarbeitung auf der Teefarm aussortieren, abpacken und so weiter. Und da habe ich natürlich dann auch viel gelesen und dort gibt es wirklich Probleme. Also das gibt eben die auch mittlerweile für Betriebe die Möglichkeit, Bio-Tee zu produzieren und auch zu exportieren. Die dürfen das machen und damit entstehen überall so lokale Wissenszentren und erst mit dieser Exporterlaubnis funktioniert das. Ja, gut, das heißt, die verkaufen dann für Singapore Airlines First Class den weißen Tee, weil sich der Ruf einfach entfalten kann. Und es gibt dort einfach das Problem, dass Bauern, die nicht biologisch zertifiziert arbeiten, also der Tee wird von Menschen gepflückt oder von Bauern angebaut und der wird dann von Teefarmen auch gekauft und verarbeitet. Aber die Bauern zum Beispiel sagen, ich habe einen Schädling am Feld, die gehen dann in das lokale Geschäft, in die Drogerie und sagen, was gibt es gegen den Schädling? Und dann kriegen sie einen Sackel und das schütten sie eine und das war's. Also wenn das dann schädlich ist, nämlich für den Bauern Problem, selbst, desaströs. Ja, sicher, und da gibt es große, erschreckende Geschichten. Und wir sind durch die Reisfelder auch oft gegangen, wo dann einfach diese Sackel dann auch in irgendeiner Ding schwimmen mit einer komisch bläulich schielenden Geschichte. Gerade bei Beratung. Zum Beispiel, es gibt da eine Dissertation, die war glaube ich 2010, Universität Trier. Die Frau De Rossi hat untersucht, die Pestizide in der Atmosphäre. Also was haben wir in unserer Luft, im Regen und so weiter. Und da hat es ein paar ganz, ganz eigentlich schockierende Erkenntnisse gegeben, die irgendwie aber wieder in Vergessenheit geraten sind. Und zwar, die hat frisch fallenden Regen gesammelt. Also Regen, der quasi das kondensierte Wasser von der Wolke. Und da war ein guter Teil der Proben, oder ein großer Teil der Proben, also dieser Regenproben, war nicht mehr Trinkwasserqualität. Also da die Unnahmen haben wir vor. Vom ersten Regen, der mehr vom Regen, der eigentlich reines Wasser sein sollte, hat von den Inhaltsstoffen, von den Pestiziden, sie hat 27 Pestizide untersucht, hat sie 24 Pestizide drinnen gefunden. Und der Regen ist nicht mehr Trinkwasserqualität bei vielen Stellen gewesen. Also das war mal eine Erkenntnis, wo man sagt, ja, der Biobauer und so weiter, dass der Regen fällt genauso auf ihn, der fällt auch auf das Kind, das auf der Straße spazieren geht und so weiter. Also das ist eine Herausforderung. Und was auch sehr interessant war, wenn man die Pestizide ausgebracht hat, 50% der Pestizide sind im ersten Jahr schon evaporiert, also verdampft in die Atmosphäre. Das heißt, wenn der jetzt auf dem Hektar was ausbringt, im ersten Jahr verdampft von diesem Hektar die Hälfte der Anwendungsmenge. Das heißt, die ist in der Luft, die haben die Nachbarn und er, wenn er durch seinen Obstgarten oder was auch immer geht, er atmet das ein, er nimmt es über die Haut auf, er nimmt es über die Augen auf. Also das ist ein irrsinniger Eintrag in unsere Lebensgrundlage eigentlich, die Luft, die wir atmen und die wir über die Haut aufnehmen. Und das ist wissenschaftlich relativ gut untersucht. Aber trotzdem haben wir noch die Phase, dass man so viel Pestizide verwendet in der Produktion unserer Lebensmittel, was eigentlich ein kompletter Widerspruch ist. Gut, der Imker ist da auf der sicheren Seite, weil der muss mit der Varroa gut umgehen können. Und da gibt es mittlerweile biomechanische Verfahren, die man totale Brutentnahme und dann das mit den organischen Säuren, das funktioniert ohne irgendwelche großen Belastungen, die sie im Wachs mittlerweile anreichern. Gibt dann noch schon dieses Apitras, glaube ich, die härtere Tour. Das wird eventuell bei uns auch wieder zugelassen. Ja, wobei die Formulierung auf der sicheren Seite ist, glaube ich, niemand. Also, der in der Stadt wohnt und gar nichts damit zu tun hat, ist auch nicht auf der sicheren Seite. Sicher im Sinne von, dass er nicht hart in die Natur eingreifen muss. Also ja, wir tun uns ein bisschen leichter. Wobei die Biene hat genauso alle möglichen Krankheiten wie jedes andere Lebewesen. Die Varroa ist schon die Pest, finde ich. Das ist furchtbar. Das ist echt das Letzte. Die ist der Größte. Und diese Viren, die damit eindringen. Beim Mais, sagt man ja, bei der Maiswurzelbohrer ist der dramatische. Aber die Milbe ist natürlich die wesentlich teurere eigentlich, wenn man es volkswirtschaftlich sieht, der Schaden. Nur mit organischen Säuren kommt man der relativ leicht zugegen und auch mit der totalen Brutentnahme. Also es gibt verschiedene Methoden und die Mittel, das ist, was du vorher angesprochen hast, also die chemischen, die man halt, die chemische Industrie da als Lösung uns angeboten hat, die waren immer nur sehr kurzfristig. Sie werden relativ schnell resistent, genauso auch wie in der Landwirtschaft. Mhm. Also das habe ich auch früher lange nicht gewusst. Mhm. Also man muss oft und viele verschiedene Sachen spritzen, weil sie halt gegen viel schon resistent sind. Mhm. Aber das zeigt auch schon auf, also das Leben findet immer einen Weg. Also den Parasit werde ich nicht mit Chemikalien loswerden. Ja, jetzt heute töten und dafür habe ich ihn halt dann ein bisschen später wieder und immer und so weiter. Also anstatt, dass ich zum Beispiel die Fruchtfolge umstelle, dass dieser Parasit kein Problem mehr darstellt. Aber jetzt bist du ja ein Erwerbsimker. Ja. Wie kalkulierst du mit der Varroa jetzt? Sagst du einfach, okay, pro Jahr kostet mir das einfach 10% meiner Völker, weil ich mache das... Eher 15. Aber du weißt, 15% ist da. So. Wenn ich gut aufpasse. Wenn alles gut geht, dann sind es ca. 15%. Und jetzt kannst du ein bisschen weniger aufpassen, wenn du möchtest. Weil dann brauche ich ja nichts mehr aufpassen. Das geht relativ schnell. Geht also das, da muss man ein blöder Kipppunkt. Da muss man aufpassen. Und vor allem, wir haben zwar als Todesursache, besprechen wir jetzt die Varroa, aber sie hat halt viele andere Einflüsse auch. Diese Schwäche, praktisch die Gesamtumweltbelastung, eben Neonicotinoide und was auch immer an Pestiziden ist und das eben auf das Nervensystem der Biene geht, dass die Orientierung verliert und so weiter, Reizweiterleitung, führt halt dann dazu, dass dann halt irgendein Virus, der durch die Varroa-Eintrittsstelle reinkommt, einfach dann das Ende halt bewirkt, aber viel früher als ohne. Ja, definitiv. Nein, die Varroa ist unsere größte Herausforderung. Also das, aber wie gesagt. Aber du sagst 15%, das musst du einkalkulieren und das ist halt ein Pain in the Ass, aber es ist, so ist es halt einfach, ja. Ja, wobei wir versuchen da auch natürlich besser zu werden. Wir selektieren zum Beispiel, wir selektieren auf Varroa-Toleranz seit einigen Jahren schon, also dass die Bienen selber erkennen, wo die Milbe ist und sie öffnen dann die Zelle und dadurch kann sie die Milbe nicht vermehren. Das wäre das Großartigste. Ja, das funktioniert relativ gut schon. Also da gibt's schöne Fortschritte. Aber die Wintersterblichkeit wird dadurch nicht reduziert, glaube ich, gelesen zu haben in einer der letzten Untersuchungen, wo man die verschiedenen Faktoren sich anschaut, was hilft gegen und ist meines Gewissens nicht signifikant. Wir haben keine resistente Biene noch, aber sie ist tolerant. Also wir merken schon, also die selektierten Linien, also die auch verschiedene Züchter jetzt Gott sei Dank auch dementsprechend weiter selektieren, dass dort die Varroa-Entwicklung langsamer ist, also die Jahresentwicklung langsamer als die unselektierten. Was machen denn die Bienen in Asien, die gegen die Varroa... Das ist eine andere Art, also die Zarane, also was die asiatische. Was kann die? Zum Beispiel die hat, wenn du das schaust, ihre Zelldeckel, die hat ein Loch im Zelldeckel drin, die macht es nicht ganz zu. Und zum Beispiel, was die auch hat, sie schwärmt relativ stark, sie macht ganz kleine Völker und lässt dann das ganze Wabenmaterial und alles, lässt sie zurück und schwärmt und siedelt sich wieder irgendwo anders an. Also das ist dieses chronische Schwärmen, das hilft auch. Deswegen zum Beispiel die afrikanisierte Biene in Südamerika hat überhaupt kein Problem mit der Varroa und hat eigentlich das gelernt. Sie macht kleine Völker, schwärmt immer fort, ist auch sehr aggressiv. Also damit hat sie auch einen Ruf vor allem, was irgendwie ihr belästigen oder lästig sein könnte. Aber das Leben, wie gesagt, findet immer einen Weg und deswegen muss man auch selektieren, einfach eher die gut zurechtkommen damit, die muss man halt eher nehmen als die anderen. Das ist ja auch bei den Imkern so, irgendwie werden ja auch die Imker selektiert, die gut mit der Varroa zurechtkommen, machen weiter und die es nicht, hören einfach auf, weil sie sagen, das ist zu viel. Es ist ein sehr brutaler Selektionsdruck eigentlich, wenn du dir vorstellst, das ist ein Imker mit weiß nicht, 60, 70 Jahren, wie so das Durchschnittsalter ist und jetzt ist er im Frühling, will er zu seinen Bienen gehen und die Stöcke sind leer. Also das ist wirklich, ich habe alte Imker weinen gesehen, die Bienen sind ein Teil von ihm. Also das ist hart, also das ist wirklich hart. Jetzt eine Zwischenfrage, weil ich das Honigglas gerade wieder gesehen habe. Ich habe eine Frage an dich, die du vielleicht beantworten kannst. Wenn dieser Blütenhonig, unser Bienenpodcast-Honig, der aus diesen vielen Gesprächen entsteht, also der kann ja nur gut sein, wenn der anfängt zu kristallisieren, das wird lange dauern, aber dann fängt der so an, in Fäden, so DNA-artige Schlieren, die dann irgendwie so Wege ausbilden, das schaut echt nicht gut aus. Kennst du das Phänomen oder ist er tatsächlich schadhaft? Schadhaft ist der Honig nicht, aber es kommt auch darauf an, wo du den Honig stehen hast. Wenn du zum Beispiel vor einer Box, vor einer Radiobox stehen hast, der kristallisiert komplett anders aus. Okay. Ja, als wie wenn es irgendwo Ö1. In einem dunklen... Ö3. Ja, da muss er super schön werden natürlich, da muss er perfekt sein. Gell? Nein, verstehe, okay. Ja. Aber das, also rein dieses Phänomen... Also, wie sich die Kristalle dann zusammensetzen, also wie die Kristalle wachsen. Das schaut in dem Fall, wenn das beginnt, einfach komisch aus, wie wenn er ein Problem hätte. Nein, das ist normal. Das ist normal. Dass er auskristallisiert. Ich habe es probiert, dass ich dann praktisch einmal durchrühre vor dem Abfüllen. Auch gut. Ja, das, du kannst nach links rühren oder nach rechts rühren, aber ja. Im Endeffekt, der Honig, das ist eine wunderbare Sache eigentlich, ja. Also die Essenz der Blüten rundherum, und wenn die ganz interessant auskristallisieren, ist das nur was Wertvolles. Ja, genau. Also das ist nichts Dramatisches. Und ergänzen kann ich noch, ich habe mir mal geschnitten im Honig drinnen, beim Waben ausschneiden und bin erschrocken, aber das war innerhalb weniger Tage völlig verheilt. Ja, man sieht gar nichts mehr. Ja, die Heilwirkung des Honigs. Ist gewaltig. Das sind wir dort wieder, ja. Du, eine Frage, als Erwerbsimker, also du hast ja auch begonnen als, ich sage jetzt mal, als Kind wahrscheinlich, oder? Nein, also meine zwei Opas haben zwar Bienen gehabt, also das, mein Vater hat dann was Anständiges gelernt, der war Maurer. Und ich habe dann als Hobby eigentlich wieder angefangen mit einem Bienenstock vor 20 Jahren, vom Nachbarn gekauft. Und das erste, ich habe nur oben reingeschaut und da war Futtertrog oben. Mhm. Also ich habe nicht einmal gewusst, dass Waben drinnen sind, also wirklich mit null Wissen, also zu meiner Schande. Also deswegen darf man auch wirklich nicht so hart urteilen über die Anfänger. Also wenn die die werden oft sehr gebeutelt, wenn sie voller Begeisterung sagen, aber dann, ich möchte jetzt ein Bienenstock. Genau, haben. Aber also ich war sicher einer der schlimmsten dieser Anfänger. Also muss ich gestehen jetzt. Aber, und dann mit der Zeit sind es halt dementsprechend mehr geworden. Aber, und dann dieser Sprung praktisch zur Erwerbsimkerei ist ja ein Sprung, aber dann dieser Sprung zur, ich meine, die Vermarktung, den Honig zu verkaufen, ist ja gleichermaßen wie das Wachstum der Anzahl der Völker. Also du musst ja den Honig ja irgendwie, du bist dann aber praktisch in die Gelegenheit, wo ich dich jetzt kennengelernt habe, gekommen, dass Spar, und das ist einer der großen Unternehmen in Österreich, deinen Honig verkauft, bi-local, also praktisch als auch deklariert Honig der Gegend, aber innerhalb dieses Spar-Imperiums. Und da würde es mich jetzt einfach interessieren, was ändert sich da im Leben eines Imkers, wenn man plötzlich mit einem Fuß beim Spar ist? Das klingt fast wie mit einem Fuß im Kriminal. Naja, ich denke, wenn da irgendwas in einem Honig drinnen ist, da bist du ja erledigt. Oder wenn zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben bei unserer Qualitätskontrolle zu Hause, haben wir ein Hundehaar gefunden. Ach, jetzt der arme Hund. Ja. Also, was hast du gemacht mit dem Hund? Aber keine Ahnung, der war halt irgendwo ein Hundehaar. Der war zwischen drinnen. Und wir haben das noch erkannt, bevor wir den, also weil wir halten jedes Glas noch gegen das Licht und schauen noch rein, Und den essen wir halt selbst. Nur. Er kriegt der Hund. Stefan, ein Hundehaar. Ja. Ich glaube, wie in Japan, wo man sich entschuldigt und so auf den Boden wirft. Wie ist das? Oh mein Gott. Nein, also vielleicht so zu Spar auch. Ja. Wir sind ja dort der Kleinste von den Kleinen. Das ist ein Riesenkonzern eigentlich. Mhm. Wenn man denkt, die ernähren, ich habe mir das mal durchgegangen, die ernähren pro Tag über 3 Millionen Wahnsinn. Österreicher. Also dass das eine Firma schafft. Logistisch. Es ist dermaßen beeindruckend. Mhm. Und vor allem auch die Leute sind sehr beeindruckend dort. Zum Beispiel der Dr. Drechsel, das ist der Chef, den haben wir kennengelernt damals, wie es halt soweit war. Und das war auch dann das Argument, dass wir eben da mit Spar diese Kooperation eingehen. Da war eine große Veranstaltung, da waren glaube ich 400 so Spar-Mitarbeiter, also die größeren, also die quasi da irgendwie in der Struktur dabei sind. Und der Dr. Drechsel hat jeden persönlich bei Namen gekannt. Mhm. Ich verwechsel meine zwei Kinder schon manchmal. Aber das sieht man, also da ist irgendwie so eine Verbindung auch, also nahezu wie in einem Bienenvolk. Das Spar-Imperium funktioniert auf Beziehungen. Also wie in einem Bienenvolk eigentlich, also da funktioniert das wunderbar ineinander. Und wir haben damals, der Martin, mein Kompagnon und ich, der Martin Oliver ist der zweite Wichtige, also nicht der Zweitwichtige, sondern der sich um die Standplätze kümmert. Ja, der ist eigentlich für alles verantwortlich. Wenn irgendwas daneben geht, dann habe ich immer einen, wo ich senken kann und eher umgekehrt. Also er ist eine Riesenstütze. Also das ist die große, große Hilfe. Dadurch ist es eigentlich auch erst möglich gewesen, das aufzubauen. Also das muss man dann auch, das ist auch interessant. Also alleine ist nicht lustig. Nein, das zu sieht zweit man auch, fängt es an, dass es interessant wird. Bei den meisten Berufsimkereien in Österreich, also es gibt zwar nur eine Handvoll, sind es meistens zwei Kompagnons. Also können sie auch verheiratet sein? Stört etwas, aber geht. Ja. Nein. Natürlich gibt es Ehepaare auch ganz wunderbar. Ja. Das funktioniert ja auch bei uns. Meine Frau macht zum Beispiel das Umlarven und so weiter. Also die Königinnenposition ist die Claudia da ganz, ganz fleißig dabei. Mhm. Und die Kinder müssen auch für Tag und Nacht arbeiten. Und so weiter. Ich habe sogar einen kleinen Bienenstock vom Papa bekommen von seiner Reise. Und da habe ich jetzt halt Waben drin und Bienen und so. Ja. Und ich wollte mir einmal so in so ein kleines Ding, weiß nicht, wie das heißt, aber da wollte ich mir mal Bienen selbst reingeben. Und da hat mich eine Biene in den Finger gestochen, aber nur ganz leicht. Mhm. Ich habe angefangen zu schreien, habe versucht, den Stachel wegzuwischen. Und dann ist er mir hier reingegangen und ich habe ihn noch fester reingedrückt. Ja. Und dann hat der Papa ihn ganz leicht weggegeben. Mhm. Und dann war ich da voll angeschwollen. Ja, ja. Ja, es gibt so Stellen, wo man wirklich anschwillt. Also, aber ich verstehe das nicht. Und es gibt auch leichte Stiche, das finde ich einmal lustig. Ich also, finde das die sind irgendwie nicht so komisch. Mhm. Die Biene hat mich leicht gestochen, ich habe mich selbst voll fest gestochen. Mhm. Die arme Biene, die hat es nicht leicht gehabt. Ja, ja, ich nehme immer die Kreditkarte zum Rauskratzen. Dann brauchen wir Kreditkarte. Die goldene Mastercard. Ja, genau. Die müssen wir uns organisieren, müssen wir zur Bank gehen. Ja, ja. Okay. Nein, und also so ist es eigentlich entstanden, dass wir da eigentlich liefern konnten in den Großhandel und das Interessante... Moment, was ist da entstanden? Das weiß ich nicht. Also dass ich eigentlich die Leute kennengelernt habe. Und das Interesse auch da war ja, praktisch an diesen lokalen... Ja, und vor allem, dass es eigentlich auch ähnlich strukturiert ist wie ein Bienenvolk. Also, es gibt da wirklich so viele Parallelen. Mhm. Ich meine, die haben zwar eine Hierarchie ganz sicher, wie das... Also, das und kann Wissensweitergabe. Ja, es funktioniert wunderbar, dass wenn ich schaue, zum Beispiel die frischen Lebensmittel, das Obst und alles, was die haben, dass das funktioniert. Ja. Das sind x-tausend Lieferanten von überall her und dann noch viel, viel mehr Kunden. Und das funktioniert wunderbar. Also das wäre sogar für ein Bienenvolk beeindruckend, sowas zu sehen. Also, aber ich meine, mir fehlt ja noch eine wie heißt Dr. Drechsel, ist der Chef, oder? Ja. Aber wie hast du die kennengelernt? Haben die dich angesprochen und haben gesagt, hey... Wir sind hingegangen, der Martin und ich. Ja. Zur Zentrale in Salzburg. Liebe Spar. Ja, genau. Aha. Ja, die haben das vielleicht am Anfang skurril gesehen. Ja, also, ihr braucht Honig. Und zwar von uns, wir hätten lokalen Honig. Ja. Lokal war das ja Argument genau. Schon. Nein, das war österreichischer Honig. Also, österreichischer Honig. Und wir haben uns auch verpflichtet. Weil es ja auch gar nicht leicht ist, österreichischen Honig in der Menge zur Verfügung zu stellen. Ja. Entschuldigung, ihr habt euch verpflichtet? Nein, verpflichtet, nur der Urproduzent zu sein. Also wir dürfen nichts dazu kaufen, keinen einzigen Kilo. Und also nicht handeln. Also weil es sind ja auch dann Imkerkollegen, jetzt habe ich Kontakt zu gut wie mit allen Imkern und es wäre ja auch ein einfaches, du hast ein paar Fasseln zu viel und du hast ein bisschen zu viel und beim Fahrgang. Mach meine Marke. Ja, geht nicht. Also wir dürfen wirklich nur der Urproduzent, also nur das, was wir selber produziert haben und das, was dann die große Hilfe war, wir haben dann wie heißt das jetzt? Muss ich mich entschuldigen, ich vergesse diesen Fachausdruck immer. Einen Qualitätsmanager. Also, es kommt regelmäßig ein Herr, also das ist ein junger, engagierter Mann, also der wirklich das Know-how hat, wie eine Firma auszusehen hat. Ja. Und der schaut von der Hygiene, also dass das Hundehaar nicht drinnen ist, zum Beispiel. Es dürfen zum Beispiel keine Hunde, Katzen, irgendwas drinnen sein, einfach in die Produktion, dann kann kein Hundehaar rein. Also wirklich ganz mit so logischen Sachen. Ja, ja. Und da ist ein Buch ausgearbeitet worden. Also und ist der ein Freund oder Feind? Nein, oder das ein ist ein großer Helfer eigentlich. Also, er erwartet schon, dass wir ein bisschen was machen, was er dann sagt. Also das wird man ja sicher machen, aber wenn der kommt, sagt man, oh Gott, der kommt jetzt wieder. Nein, das ist für uns immer ein Entwicklungsschritt gewesen, genauso wenn der Lebensmittelinspektor kommt. Das ist ja ein Entwicklungsschritt. Der sagt auch, das wäre schon besser und das wäre und dann schreibt er eine Seite voll Sachen wieder auf. Ja, und dann, bis das nächste Mal kommt, haben wir einen guten Teil davon erledigt und dann kommt wieder die neue Seite. Ja, okay. Also mit jedem Besuch entwickelt man sich auch weiter und das ist für uns auch wichtig, dass eben gewisse Sachen, weil da war der Lebensmittelinspektor, der Niederösterreicher war einmal da und hat gesagt, weil ich habe gemeint, die gute Herstellungspraxis, also die winkelige Herstellungspraxis, die haben wir bei den Kursen. Ja. Ich habe gesagt, ist eh schön, nur wenn bei mir irgendwas schief läuft, beim Betrieb hat Harvard Österreich Durchfall, hat er das genannt. Ja, also er ist wesentlich strenger eigentlich bei uns beim Betrieb. Und das, wir haben so ein integriertes Managementsystem, das ist so ein dickes Buch, wo alles genau beschrieben ist, die ganzen Prozesse, wie man etwas produziert. Also wenn die Zarge reinkommt, auf was man achten muss, oder das zum Beispiel, es steht nicht am Boden, sondern es wird dorthin gestellt, es muss zu sein, es dürfen keine, ich weiß nicht, irgendwelche Insekten dazukommen oder sonst was. Aber hat man da das Gefühl mit diesen ganzen Umständen, dass man da ständig in einer Kriegssituation ist oder dass man das Gefühl hat, man ist eigentlich in einem sehr stabil aufgestellten, sicher fahrenden Schiff? Du wirst sicherer dadurch. Mhm. Gerade im Sommer, du hast sehr, sehr viel zu tun. Also da geht es wirklich rund, auch bei der Ernte und so weiter. Und wenn du einen Modus hast, wie das abläuft, also die Autos kommen da rein, da wird es entladen, da kommen die Zagen hin, dort wird geschleudert, so geht es in den Kühlraum. Mhm. Zum Beispiel die ausgeschleuderten Waben, die wir einkühlen, die haben einen ganz genauen Weg, wie die von der Schleuder in den Kühlraum kommen. Die fahren nicht durch fünf verschiedene Hallen oder so. Das ist genau vorgeschrieben. Dann auch ein Reinigungsplan. Das ist, da wird täglich gereinigt, dort wird einmal in der Woche gereinigt, da wird mit Wasser gereinigt, dort wird mit, ich weiß nicht, den Essigreiniger wird dort gereinigt. Andere Reinigungsmittel sind überhaupt verboten. Und das wurde aber alles entwickelt, praktisch so schrittweise. Durch die imkerliche Praxis, imkerliche Herstellungspraxis schon da, aber von dort aus weiterentwickelt, verstehe. Ja, und auch so zum Beispiel die Blechfässer, also die Imkerei durchaus, also wir haben früher in den Großhandel geliefert, waren üblich diese Blechfässer und haben alles umstellen müssen auf Edelstahlfässer. Mhm. Und ja, es hat Schad ums Geld und hin und her und so weiter, haben wir halt ein bisschen herumgesempert, aber jetzt ist es natürlich besser, jetzt ist alles soweit und es ist alles in Edelstahl und alles wunderbar. Ich meine, wir kriegen noch immer bei jedem Besucher eine kleine Liste, also was zu tun wäre. Aber wenn du selber begreifst, dass es wichtig ist, dass zum Beispiel dann nicht ein Kind ein Hundshaar drinnen hat im Honig, was für uns eine Anekdote ist, aber dann durchaus ein Problem wäre, wenn du das gesehen hast, es gibt Möglichkeiten, wie es das ausweist. Ich meine, hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Also ist theoretisch klar, aber wenn du das wirklich so machst, dann hast du alles getan, dass es eben sicher ist, dein Lebensmittel. Und das ist die Basis. Es ist nicht nur wichtig, dass du einen Haufen produzierst, sondern das muss auch wirklich passen. Und dann wart ihr dort und die haben gesagt, okay, 12 Tonnen pro Jahr oder pro Stunde? Gar nicht so eigentlich, sondern es funktioniert bei Spar anders. Gekauft wird das, was der Kunde kauft. Das heißt, du hast einmal deine erste Probelieferung und wenn die keiner kauft, weil es halt was sieht, das haben wir falsch eigentlich, dann war es das. Gell? Okay. Also, wir haben auch keinen Vertrag oder sowas. Wir haben per Handschlag und wir kennen die Leute und die kennen die Bienen, also zumindest, dass da die Sparbienen herumfliegen. Aber sobald die Kunden, also die Menschen dieses Produkt, also den Honig nicht kaufen, dann war es das. Also das, und das ist auch die größte Sicherheit, also für beide, also für Spar und für uns auch. Und deswegen, wir haben eben extra keinen schriftlichen Vertrag oder Kaufvertrag oder so. Mhm. Und das ist relativ viel mittlerweile. Also das sind durchaus Kaufverträge, wo andere ein Zinshaus kaufen oder so. Ja. Und das wird durchaus ganz, ganz penibel gemacht, solche Verträge. Aber da ist halt, die Menschen entscheiden, ob sie den Honig essen oder nicht. Und das ist das Kaufentscheidende. Und was dann praktisch gekauft wird, wird dann auch nachgefragt? Genau, wird nachbestellt. Wir kriegen dann jede Woche die Bestellung rein. Das wird dann neu abgefüllt. Und dann sind es 3, 4, 5 Paletten pro Woche, die halt wieder dann in der nächsten Woche geliefert werden. Aber das heißt, die Lagerhaltung und all das ist dann alles eben bei euch? Ja, also wir haben es in Edelstahlfässern gelagert. Ja. Und wird dann der Creme-Honig wird zum Beispiel dann frisch produziert, wenn er im Fass zum Abfüllen ist. Aber ihr müsst ihn dann nicht noch, keine Ahnung, wohin bringen. Nein, wir machen es mit der Bahn. Also, das finde ich schön. Als denkender Mensch mit der Bahn. Das muss sein, ja. Das sind lauter so kleine Details. Ja. Da haben wir auch nicht gedacht, aber der Martin hat gesagt, Lastwagen du eigentlich... Lastwagen ist keine Kunst. Ja, das könnte man eigentlich so machen. Okay. Gell? Also, es sind viele. Wie geht das? Erzähl, mit der Bahn. Ja, die kommen es abholen und bringen es halt hin und die liefern es dann ins Zentrallager, das ist in Wels. Also das ist in Oberösterreich. Spar-Zentrallager. Ja, Spar-Zentrallager und dort wird es dann auseinanderteilt und hin und her. Manchmal liefern sie auch in ein anderes Zentrallager, weil die haben ja relativ viel. Das ist ja, aber Bahn heißt jetzt praktisch Bahn als Spediteur, die haben dann schon auch Lastwegen und so weiter. Ich glaube, die letzten Eckern führen sie schon aber so generell also mit der Bahn. Mit der Bahn dran. Ja, Honig ist kein verderbliches Gut. Gell? Also das ist nicht so wie eine Kiste Kirschen, gell? Die muss halt schnell irgendwo sein. Aber der Honig, der hält ewig. Also der kann gar nicht hin werden. Hat das was mit dir gemacht, dieser Einstieg bei Spar, mit dir persönlich? Ich habe mich von Anfang an eigentlich sehr, sehr sehr heimisch gefühlt dort. Also ich habe niemanden gekannt am Anfang dort, also wir haben nicht Beziehungen gehabt, dass wir da irgendwie reingekommen sind, aber es gibt auch so einen Typ Mensch oder Typ Tier, zu dem du dich irgendwie vertraut fühlst. Und das ist wichtig, wenn du mit solchen Leuten deinen Alltag, deine Lebenszeit verbringen kannst, ist es natürlich wunderbar. Also einerseits haben wir ein Riesenglück, dass wir draußen bei den Bienen sein können, da haben wir eigentlich unser Ruhe vor den allen Problemen der Welt. Ja, also da, wenn wir zu den Bienen gehen, lassen wir die Sorgen zu Hause. Und dann, wenn man dann auch den Verkauf dieser Lebensmittel, also quasi den Weg zum Menschen, der das dann isst, eigentlich so auslagern kann, weil es ist sehr, sehr mühsam, wenn man zum Beispiel im Winter bei Kälte auf einem Christkindlmarkt stehen muss und so weiter. Also das mag ich überhaupt nicht. Ich meine, da trifft man auch viele Leute und ist nett und so weiter. Du musst nur Kerzen verkaufen. Das würde mich eher nervös machen. Nein, aber es ist eine sehr, sehr mühsame Geschichte. Und wie viele Leute erreiche ich dann am Christkindlmarkt? Ja. Und wenn ich denke, ich spare 1600 Filialen, also da gehen Unmengen, an Menschen aus und ein, die wirklich die Möglichkeit dann haben, eben zum Beispiel österreichischen Honig zu kaufen. Und nicht halt nur den Honig von irgendwo, weil es diesen Markt, diesen Artikel nicht gibt, heimisch. Und einfach mit diesem logischen Argument, dass der lokale Honig besser für einen selbst ist. Nein, es sind viele Argumente. Zum Beispiel, was auch ein Argument ist, und nicht nur die eigene Gesundheit, da ist eigentlich die eigene Umwelt. Also der ökologische Fußabdruck. Ja, das ist aber viel. Also für uns zum Beispiel, haben wir uns das wieder mal ausgerechnet, ich weiß nicht, für einen Artikel habe ich das gebraucht. Wie viele Blüten bestäuben unsere Bienen pro Tag? Was schätzt du? Wie viele Blüten, österreichische Blüten, nein, oder wie? Ja, bei uns sind es nur österreichische Blüten. Also du hast eine Untersuchung gemacht, dass es 80% die Bestäubungsleistung bei Kirschen ist. Ja. Nein, aber generell, jetzt fliegen sie zum Beispiel, jetzt ist ein schöner Mai-Tag. Also jede dreimal wird angeflogen. Ja. Naja, und wie viel, also mein Betrieb jetzt, also von Martin und von mir, den Betrieb, die Imkerei, alle Bienen zusammen, wie viele Blüten befliegen die pro Tag? Ach so, eurer Imker. Boah. 10 hoch 2. 10 hoch viel, ja. 10 hoch viel. Nein, wir haben es ausgerechnet, das sind ca. 10.000 Stöcke. Und eine Biene befliegt 300 Blüten pro Tag. So, das ist eben die Literaturangabe. Also eine Biene befliegt 300. Ja, und dann halt. Und wenn du es jetzt ausnimmst, du hast 20.000 Flugbienen pro Volk. Also das, wenn du es ausrechnest, darf ich ersparen. Ich habe es schon ausgerechnet. Ja. Es ist 60 Milliarden Blüten. Also sagt mir jetzt nichts, weil ich nicht genau weiß, wie viele so auf einer Wiese sind. Also werden aber hoffentlich viele sein, viele. Aber quasi der ökologische Einfluss, wenn du jetzt quasi als kleine Firma 60 Milliarden Blüten pro Tag bestäuben kannst, da werden jetzt Früchte, da leben dann wieder Insekten davon, da leben Vögel davon, die Pflanzen selber vermehren sich dadurch. Das ist ein unglaublicher Einfluss ins Ökosystem, den wir da machen, Tag für Tag. Ich meine, da sprichst du diese Bestäubungsleistung an. Ja, genau. Also überhaupt die Bestäubung, aber auch für Wildpflanzen. Also nicht so sehr jetzt für die Kulturpflanzen, sondern auch für das Mauerblümchen, für, weiß nicht, den Frauenmantel, für die Linde, für alles Mögliche. Also einfach Pflanzen, die darauf angewiesen sind, dass sie Samen produzieren können, um sich weiter zu vermehren und die nächste Generation zu machen. Also für das Ökosystem ganz, ganz wichtig. Ja, aber ich denke da nicht so dramatisch, weil ich denke, wenn die Biene auf Urlaub ist und schickt man sie mir auf Urlaub und nicht in den Tod wegen Pestiziden, sondern also, die ist auf Urlaub, dann macht es die Hummel, dann macht es die Wildbiene, dann macht es der Rüsselkäfer, dann macht es der Wind. Also dann gibt es Blüten, die damit mit diesen 3, 4 arbeiten und halt nicht unbedingt mit der Biene. Ah, ich meine, es wird immer irgendwelche Insekten geben und es wird auch immer irgendwelche Pflanzen geben. Ja. Nur wenn du möglichst große Vielfalt willst, dann musst du mehr Bestäuber drinnen haben. Ja. Also es hängt immer darauf an, ob du zum Beispiel, du hast so und so, zum Beispiel du hast 100 Blüten und wie viele Blüten schaffst du es zu bestäuben? Wenn jetzt 3 Blüten bestäubt werden, dann schafft die Pflanze auch Samen zu bilden und irgendwie weiterzukommen. Wenn du alle 100 bestäubst, ist es ein Überfluss im Ökosystem. So, das heißt, es ernährt auch noch zusätzlich diese Vögel. Dann ernährt es irgendwelche anderen Keimfresser, dann es entstehen zum Beispiel 70 ja. Jungpflanzen. Okay. Und das ist jetzt die Evolution, richtig, die da reinkommt. Jetzt hast du 70 Jungpflanzen, die alle ein bisschen verschieden sind. Und eine Spitzmausart geht wiederum nur auf diese Jungpflanze. Also fürs Ökosystem hat das einen massiven Einfluss, ob du ausreichende Bestäubung hast in einem Ökosystem oder nicht. Also Bestäubung, was geht? Alle Regel auf. Alle Regel auf, genau. Und Vielfalt, das Argument für Vielfalt ist, weil eben dann bei geänderten Umweltbedingungen, wenn es nur zwei Bananenarten gibt, ja, und da ist irgendwas mit denen, ist gar mit Bananen am Planeten. Genau. Aber Vielfalt heißt, dass immer irgendwer dazu passt zu einer geänderten Bedingung. Da gibt es eine gute Studie, die ist vor Jahren ist die rausgekommen, über die Orchideenbienen im Dschungel, also in Südamerika. Auf einmal ist man draufgekommen, es gibt viel mehr Orchideenbienen. Das sind diese wunderschönen, glänzenden, vielfärbigen oder färbigen, leuchtenden Wildbienen. Also das sind eben diese Orchideenbienen. Ja. Und dann hat man geschaut, ja, wieso, wie kann das sein, dass jetzt auf einmal mehr oder viel mehr so Orchideenbienen gibt? Und dann ist man draufgekommen, es gibt viel mehr Orchideen jetzt. Okay, wieso gibt es viel mehr Orchideen? Und das war dann die afrikanisierte Biene, also das ist unsere Honigbiene, die dann einfach in den letzten Jahren irrsinnig bestäubt hat in diesem Areal, also in diesem Dschungel. Ach, und dadurch sind einfach viel mehr Orchideen entstanden. Und dadurch, dass mehr Orchideen waren, also haben sie die Prachtbienen entwickeln können. Ja. Also man hat das ganz schön, also diese Evolution. Also das geht dann auch schnell. Ja, ganz schnell. Also man hat das wunderbar nachweisen können, dass dieser Einfluss aufs Ökosystem ist. Also da gibt es viele, viele Beispiele dafür. Maja, magst du Kakteen? Als Pflanzen. Sind die dir sympathisch? Ich mag sie gern und ich wünsche mir auch einen Kaktus. Die Oma hat einen Kaktus, die hat ihn mir geschenkt, so einen kleinen Kaktus, der wie eine Blüte ausschaut, diese weiß-grünen, dunkelgrünen. Und dann haben wir den jedes Mal bei der Oma vergessen. Und diesmal möchte ich ihn mitnehmen. Und die Oma hat gesagt, wenn wir wollen, kann sie schauen, ob sie noch einen kleinen Kaktus hat. Weil die hat auch so einen riesigen Kaktus, aber der hat keine Stacheln mehr. Ja, die werden oft sehr alt. Ja, und die werden auch sehr riesig. Die Nachbarin von meiner Oma, die hat draußen bei der Tür, da hat sie voll viele Kakteen, die schauen wunderschön aus, solche großen und sowas, und das gefällt mir voll. Ich wünsche mir auch einen, aber Papa hat mir nie einen gekauft. Brauchst du nur einen Sackerl Kakteensamen organisieren und die wachsen dann innerhalb von 1, 2, 3 Jahren zu richtig kugeligen Dingen und du kannst es in ein kleines Glashaus stellen zum Fenster und das funktioniert sicher. Also wenn du mal das probieren möchtest, ich habe das mal probiert vor ein paar Jahren und die sind jetzt bei uns im Fenster solche und auch sehr vielfältig und echt nett, sind sehr sympathische. Ich weiß aber noch nicht, wie das ist mit Kakteen und Bienen, weil bei uns gibt es ja keine Kakteen, daher müsste man mal nachschauen. Aber ich weiß, dass ich für die nächsten Bienengespräche Nummer 31 nach Erfurt fahre. Es haben nämlich ein paar Hörer wieder ein bisschen Geld für die Zugfahrkarten rübergeschoben, was immer sehr nett ist. Und die älteste Kakteengärtnerei Deutschlands besuche. Und der Herr Ulig wird mir einfach alles erzählen, alles zeigen. Und seine Großväter haben Expeditionen nach Südamerika gemacht. Buntes Programm und da bin ich sehr gespannt. Und ich bin aber sehr gespannt, wie das wird, diese Verbindung zu den Bienen und ob es da eine gibt und ob er das weiß. Weil die müssen ja auch alle bestäubt werden, die Kakteen für die Samen. Und ob das ein Faktor ist, vielleicht bei südamerikanischen Honig. Essen kann man manche Kakteenfrüchte, die Opuntien? Da gibt es solche Früchte bei den Kakteen. Als wir in, das war in Ibiza, gell? Ja. Da sind wir zu der Stadt rübergegangen, da gab es ganz viele Geschäfte, aber haben wir nicht gefunden, der Weg war zu lang. Und dort haben wir am Weg dorthin, haben wir ganz viele Kakteen gesehen, also solche riesigen großen mit Stacheln und so. Und da gab es solche Früchte daran, solche roten Früchte. Genau. Und die hatten auch Stacheln. Ja. Und meine Mutter wollte schauen, ob die weiß sind und hat sich dann bei einem Stachel gestochen. Und da gibt es wirklich auch interessante Stacheln. Da gibt es Stacheln mit, so wie Häkelnadeln, die bleiben hängen. Es gibt Stacheln, die nur ganz feine Rillen haben, die bleiben auch hängen. Da gibt es die ganz feinen Stacheln. Ja, die sind Fiesen, die man so hier schrecklich. Findet. Und es gibt die ganz mörderisch aussehenden, die eigentlich nicht spektakulär sind, weil man es einfach relativ leicht eben, man kann die richtig streicheln, diese Kakteen. Das ist auch nicht sehr. Ich weiß. So, jetzt, ich glaube, wir haben jetzt eine Runde gedreht. Ich mache jetzt noch einen Blick in mein Buch, zu meiner Liste. Was mir gut gefällt, Stefan, weil ich das so sympathisch finde, dass du junge Imker betreust, die Erwerbsimker werden. Das kriege ich irgendwie mit, also von dort und von da. Und die haben immer praktisch steht dabei unter Kontakt Stefan Mandl. Finde ich schön. Es gibt auch andere Namen, die dabei stehen. Das finde ich auch schön. Das ist einfach wirklich auch ein, ich habe das Gefühl, es ist ein gutes Netzwerk. Ja. Wenn ich in Österreich Imker werden möchte als Erwerbsimker, ich würde mich gut aufgehoben fühlen. Ich finde das sympathisch. Generell, die Imker halten relativ eng zusammen, auch gezwungenermaßen mehr oder weniger. Also sie haben halt viele Rückschläge jetzt mit der Varroa auch und so weiter. Mhm. Und das, dieses Schicksal verbindet auch ein bisschen. Also man hält dann zusammen und auch die Imkerschulen, zum Beispiel die Wiener Imkerschule und so weiter. Macht, ist eine Bio-Imkerschule. Vorbildlich, ja, genau. Ja. Also die macht eigentlich den Erstkontakt zu den Imkern. Also die müssen eben zuerst auch einen Kurs machen, bevor sie Bienen haben dürfen. Und das funktioniert ganz wunderbar. Also die Ausbildung ist sehr professionell. Und auch in den Bundesländern draußen. Ja. Auch die Idee mit den Wanderlehrern. Ja. Natürlich, aber jetzt wirklich von den Personen, von den handelnden Personen kriegt man mit, dass man da ist, wenn man eine Frage hat, weil unzählige Fragen gibt es ja. Stichwort Imker-Café. Ja, gibt es. Was ist das? Morgen wieder. Ja, das Imker-Café, das hat sich eigentlich automatisch entwickelt, dass einfach Imker dann vorbeikommen sind und natürlich kriegen sie einen Kaffee. Also bei mir am Bienenhof, okay. Also in Schwechat. Ja. Und das ist immer am Mittwoch von 8 bis 12 Uhr. Also um 12 werden dann alle rausgeschmissen. Okay. Und 8 bis 12 sind 4 Stunden. Ja, dann hat man Zeit. Und da sitzen alle und wir haben schon umgestellt auf koffeinfreien Kaffee, weil wir sind ja doch, die meisten sind etwas in der Winterzeit, also in der Winterzeit, von Oktober bis Ende Februar, also diese 5 Monate und so gut wie jeden Mittwoch und wer kommt, ist da, also ohne Verpflichtung und wer nicht kommt, der ist halt man nett. Kann also, aber ohne Anmeldung, ohne sonst was und jeder einfach reinkommen bei der Tür, wir sind auch alle bei Du. Also die Imker muss sind man Erwerbsimker sein? Nein. Imker reicht aus. Das ist auch interessant, diese Unterscheidung Erwerbsimker. Zum Beispiel, wir sind ja Teil der Landwirtschaft und niemand wird zum Beispiel ein Landwirt in Erwerbsimker und Neben- oder Hobby-Landwirt unterscheiden. Weil jemand, der 5 Hektar hat oder so, der arbeiten geht, ist ja auch kein Hobby-Landwirt, sondern ist ein Nebenerwerbslandwirt. Und bei uns Imkern hat sich das aber so eingespielt, dass das ein Hobby-Imker ist. Aber das ist ein Nebenerwerbsimker, weil der hat genauso den Lebensmittelinspektor, der muss sich auch an die Gesetze halten, was das Etikettieren, was die Hygiene betrifft. Also der hat alle Auflagen, die der Landwirt quasi hat, hat er genauso, auch wenn er Nebenerwerbslandwirt ist. Also das ich glaube, das soll man nicht so abschätzig. Okay. Das ist nur der Hobby-Imker oder so. Der hat genauso alles zu machen wie der Berufsimker. Das ist auch ein Stichwort für diese vorwissenschaftliche Arbeit für die Schüler. Ich finde das Wort vorwissenschaftlich nicht gut. Ja, es ist eine wissenschaftliche richtig, Arbeit. Richtig, ich mache auch den Fehler immer. Jetzt glauben die Leute immer vorwissenschaftlich, man muss nur halbwissenschaftlich machen. Was ein halbwissenschaftlich ist. Es gibt nur wissenschaftlich praktisch. Und mit vor war gemeint, dass es eine wissenschaftliche Arbeit ist vor den großen Arbeiten an der Uni, Masterarbeit oder Dissertation. Ja. Aber die Leute, also das ist eben. Ja, der Name ist nicht perfekt. Das muss man noch dran arbeiten. Das heißt, 8 bis 12 Uhr kommt man hin und man trifft jemanden, mit dem man echt qualifiziert sich unterhalten kann. Es sind viel und das Hauptthema ist die Betriebsweise. Also die Vereinssachen, das ist überhaupt kein Thema. Das interessiert Betriebsweise ist einfach wirklich das. Wie erweitere ich zum Beispiel im Frühling oder wie mache ich einen Ableger, wie machst du das und so weiter, dass man da einfach sich austauscht und das ist auch relativ gut, da kommen sie eigentlich auch von Oberösterreich, von Burgenland, also von nahezu überall, also sehr viele von Wien natürlich, aber es gibt nicht wirklich eine Konkurrenz, weil ob der das in Oberösterreich gleich macht wie ich, das hat für mich ja überhaupt keinen Nachteil oder sonst was, sondern das ist für uns Eltern auch immer ein bisschen gut, wenn wir wichtig sein können vor den Jungen, also das ist eher, also ich sehe das als Psychotherapiestunde für uns älteren Imker, dass Junge interessiert sind an dem, was wir machen und für die Jungen ist es kommod, dass sie da eigentlich so ein Coaching kriegen von Alten, was nichts kostet. Also. Und aber auch sich erklären, jetzt auch müssen, ist jetzt zu hart ausgedrückt, aber praktisch seine Betriebsweise auch zu erklären und zu vermitteln. Müssen tut er gar nichts. Aber meistens ein Imker ist ja so begeistert von dem, was er macht, das sprudelt raus aus jedem. Also das hält mir nicht zurück. Das wollte ich noch nachfragen, also hast du gesagt 10.000? Ja. 10.000 Völker? Ja. Das sind 10.000, Moment, das sind 10.000, das sind 100 mal 100, das sind 10.000, das ist schon viel. Ja, es sind aber auch, wir haben 7 Imkermeister im Betrieb mittlerweile. Ja. Also wir haben ja auch ausgebildet vom Lehrling, also der gar nichts kann, so wie ich. Ich bin ja ein Musterbeispiel dafür, bis zum Imkermeister hin, und sie bleiben dann in der Regel auch da. Also machen da eben weiter und haben da auch ihre Lebensaufgabe gefunden, so wie ich. Also das ist einfach so. Und die Bienenbeuten, das ist eben, finde ich, interessant, die macht ihr euch selbst aus Brettern. Aus sägerauen Brettern, also direkt wie sie kommen vom Sägewerk, werden nicht gehobelt, werden nicht gestrichen, also gebeizt oder sonst irgendetwas, werden zusammengenagelt, auch ohne Leim. Also wir schauen, dass halt wirklich so die Nachbildung des hohlen Baumes mehr oder weniger so gut also wie möglich. Und das ist überlegt? Ja, es ist insofern überlegt, weil es billig sein ist. Sollen. Ja. Na klar. Ja, aber, ja. Nein, es ist durchaus, also das ist oft bei unseren Versuchen, wenn wir etwas ausprobieren, jedes Jahr haben wir verschiedene Versuche, kommen wir nachher drauf, schaut, das ist gar nicht so schlecht. Also es ist, weil meistens, wenn ich mir irgendwas ganz speziell ausdenke, Versuchsanordnung und so weiter, also meistens das, was ich mir denke und was die Bienen dann machen, sind meistens 2 verschiedene Sachen. Also das ist immer die Biene, die überrascht mich nach wie vor. Und je älter ich werde und länger Bienen ich habe, umso mehr komme ich drauf, dass ich eigentlich ganz wenig weiß von den Bienen. Das ist auch interessant bei unserem Mittwoch bei den Imker-Cafés, dass zum Beispiel jemand, der 3-4 Jahre hat, der glaubt wirklich, er weiß, wie das funktioniert. Am Anfang, die ersten 1-2 Jahre, da bist du Anfänger, das ist okay. Aber so mit 3-4 Jahren ist irgendwo so eine Phase, da glaubst du als Imker, ja, ich weiß, wie das funktioniert. Und je länger du dann weiter imkerst, umso mehr kommst du eigentlich drauf, dass gar nichts weißt drüber. Ja, aber Bienen sind, würdest du die dann als Partner bezeichnen? Also das ist meine Lebensbasis. Aber was sind das für Wesen für dich? Also kannst du mit ihnen dann doch immer, du weißt ja dann doch sehr viel über die Bienen. Oder sind das, das ist ja doch ein... Naja, jetzt ist das sehr philosophisch natürlich. Also ich sehe Bienen als Teil meines Energiefeldes einfach an. Also genauso wie ich für sie Energie bin, das ist Schütze vor der Milbe, vor irgendeiner Krankheit oder so, genauso sind die für mich die Energie, dass ich leben kann. Also wir sind sehr, sehr eng verbunden, also eine sehr, sehr enge Symbiose eigentlich. Das trifft mich auch im Frühling, wenn ich hinkomme und ein Volk ist leer. Mhm. Weil wenn du denkst, du hast das von der Königin an, hast einen Ableger gemacht und ein Bienenvolk lebt ja ewig, mehr oder weniger. Also wenn es nicht hin wird irgendwann einmal aus einem Unglück heraus, lebt es an und für sich ewig. Und du bist dann auch verbunden. Du bist dann auch verbunden damit. Und aber Volk ist leer. Weil bei mir waren, ich habe alles gemacht, was ich machen sollte. Und es waren einige Völker leer im letzten Winter. Ja, das passiert leider. Letzter Winter war schlimm. Ja. Und die Frage ist, also wo sind die hin? Gestorben. Weil das, ich habe für mich den Eindruck gehabt, das mit den Winterbienen hat nicht funktioniert. Die sind praktisch im Herbst sind die weniger geworden und auf einmal waren es nur noch irgendwie. Ist es leer. Also das ist das Schlimme, weil eigentlich, wie gesagt, ein Bienenvolk würde nicht sterben. Also die einzelne Biene stirbt, die Königin stirbt, aber das Volk als Bienen. Aber wo sind die dann hin? Die sind nicht heimgekommen? Die fliegen raus. Nein, die Biene hat den Instinkt, dass wenn sie krank ist, wenn sie zum Sterben ist, sie fliegt raus. Und dadurch haben wir dann ein leeres Bienenvolk. Also die liegt halt dann draußen im Schnee und ist gestorben oder stirbt gerade. Und die waren leer. Ja, das hat mich sehr gewundert. Ich muss dann irgendwo tote Bienen sehen. Das finde ich immer schon sehr schwierig, wenn ich dann praktisch nicht weiß. Also jetzt habe ich alles gemacht. Ich habe sogar die Varroa gezählt. Ich habe die Behandlungen gemacht. Und was kann ich denn sonst noch machen? Wahrscheinlich war trotzdem der Varroa drin. Natürlich, klar. Weil gerade in der Stadt, du hast eigentlich kaum mit Pestiziden zu kämpfen. Ja. Also da diesen Einflussfaktor, wenn man es mal neutral formulieren, hast du nicht. Und deswegen dürfte es doch die Milbe dann gewesen sein. Und es muss einen Grund geben. Es muss einen Grund A, B, C oder D geben. Auch wieder sehr philosophisch. Es muss einen Grund geben, damit man stirbt. Also das ist faktisch. Ja, klar. Ich weiß es nicht. Bei unserer Schwiegermutter war es das Rauchen, also die Marlboro. Schwiegermutter? Also das Rauchen war schon echt schlecht. Also jetzt praktisch was dann, wenn man es als Grund nennen würde, warum sie gestorben ist. Ja. Ja. Das hat sie auch gewusst, nicht? Also naja, das ist bei Menschen Geschichte, ist das natürlich sehr, sehr dramatisch. Gell, das Ganze, aber bei den Tieren dadurch, dass du verbunden bist, gell, ich meine, auch wenn du bearbeitest, zum Beispiel, wenn ich beim Bienenvolk bin, also ich passe auch wirklich auf jede einzelne Biene auf, also dass ich nicht drücke und so weiter. Du hast einfach eine Beziehung damit. Also es ist wirklich verbunden. Also man kann das auch, also ich bin da kein Psychiater oder was, dass ich das erklären könnte. Ja. Aber man verbindet sich einfach mit dem Tier. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Mhm. Bei Pflanzen zum Beispiel kennen das viele Menschen, dass sie verbunden sind mit einer Pflanze, die sie jahrelang pflegen und so weiter und so fort. Und man hat auch nachgewiesen, also das ist auch messbar, diese Verbindung. Aber das ist messbar oder nicht, das reicht aus, wenn man es spürt. Ja. Spüren tust du als Mensch sowieso. Aber, und genauso ist es bei den Bienen. Also und erst, glaube ich, ab dem Moment bist du auch ein Imker. Vorher bist du halt vielleicht ein Naturliebhaber, der Bienen beobachtet oder irgendwas. Aber Imker, dann musst du wirklich diese Verbindung haben. Zwei Fehler kann ich dir noch erzählen, die spannend waren. Ich habe Wachs ausgeschmolzen, eben wegen der totalen Brutentnahme. Also das war im Juli, genau. Juli, glaube ich, war das. Ja, genau. Ja, und habe das bei uns im Hinterhof dann gemacht. Unser Haus ist zur türkischen Botschaft angrenzend und da sind so 2 Meter, wo man das machen kann. Innerhalb kürzester Zeit waren dann die Bienen da. Ja. Und das hat es gesummt und gewurlt, dass niemand mehr zu den Mistkübeln gehen konnte. Ja. Und unsere Freunde bei der türkischen Botschaft, weil man kennt sich waren sehr ruhig und haben das nicht besonders bemängelt. Ich habe daraus geschlossen, das ist keine gute Idee, das im Freien zu machen. Ich gehe rein in die Garage. Worauf das ganz gut angefangen hat. Allerdings war dann das Problem, dass dann in der Garage, die dann gassenseitig eine Verbindung hat, Metallgitter statt Fenster sind zur Straße hinaus, worauf die Bienen einfach von... Der Gehsteig war nicht mehr passierbar. Das heißt, da war aber dann praktisch die Militärwache vor der türkischen Botschaft, die auch unsere Freunde sind, weil wir sie ja dauernd kennen, haben das irgendwie bemerkt und haben das dann eh schon gewusst. Aber alle Leute, die vorbeigekommen sind, haben gesagt, da ist etwas passiert. Ja. Und habe ich gewusst, okay, das ist auch keine gute Idee. Habe ich dann diese Gitter zugemacht mit Karton und zugeklebt und das hat sich dann in den nächsten 1-2 Tagen wieder langsam beruhigt. Aber ich habe gewusst, das war alles nicht gut. Ja, das duftet sehr gut, das Wachs. Unglaublich. Das zieht sie direkt an. Ja. Das war der erste Fehler, also Fehlergruppe. Und die zweite war dann den Trester, der dann überbleibt. Mhm. Den habe ich dann wieder hinten rausgetragen in den Mistkübel. Habe aber nicht bedacht, dass dann dort die Bienen herumfliegen, weil die das auch wieder riechen, beziehungsweise unsere Hausmitbewohner in diesen, die dann immer öffnen, eben da nicht zugemacht. Ja? Also, das heißt, die haben das immer wieder befüllt, diese Umgebung. Fehler Nummer 2. Und der dritte Fehler war dann, dass die Mistkübeln durch die Müllabfuhr abgeholt werden müssen und der hat sich geweigert, die Mistkübel mitzunehmen. Die haben teilweise Angst vor eben, denen, und der hat mich dann, habe ich dann telefoniert mit der Emma 48 über die Hausverwaltung und der war eh sehr okay und sehr cool und ich habe ihm das erklärt. Ich habe gesagt, okay, ich werde die Mistkübel selbst in die Garage, in die Dunkle ziehen, dann werden die Bienen wegfliegen und dann werden sie in 3 Tage später haben sie es abgeholt. Aber ich meine, das ist ja alles noch in gewisser Weise handelbar. Aber in einem Betrieb passiert das in einem Betrieb. Du hast einfach Produktionsprozesse faktisch. Also du weißt, das Wachsschmelzen, das ist in dem Raum. Das weiß man alles schon. Diese Fehler wurden alle schon gemacht. Ja, und aber ist oft. So. Also das ist auch der Vorteil. Man kann es ja immer wieder wiederholen. Irgendwann lernt man es dann schon. Irgendwann hat man es. Und wir haben auch jetzt das ist jetzt, glaube ich, der 4. oder 5. Raum, in dem wir das machen. Also, das heißt, diese Fehler hast du alle schon gemacht in deinem Leben, diese großen, also 700 Fehler werden dir nicht mehr passieren. Nein, und dafür passieren 1700 andere. Und also, sind die ähnlich spektakulär? Ja, herrlich, herrliche Anekdoten. Also man könnte, glaube ich, monatelang reden. Ja, also und jedes Jahr. Also man glaubt gar nicht, was da alles passieren kann. Also zumindest nichts Gefährliches, wo man sich verletzt. Naja, also, aber gerade Fehler, es ist, und ich bin auch ziemlich sicher, wir wiederholen auch sehr viele Fehler immer wieder. Also schon? Durchaus. Also, gibt mir dann weiter und erzählt das. Ja, also theoretisch schon. Nur eines muss man auch bedenken, wir sind Imker, wir sind keine Chirurgen. Bei Chirurgen, da geht es um Leben und Tod und Stress und weiß nicht. Ich hoffe nicht, aber bei uns, wenn was falsch ist, ja gut, dann lacht man drüber und macht es anders. Also, aber es ist bei uns nicht wirklich so dieses Todernste. Ja. Also man muss auf die Bienen aufpassen, das ist die oberste Prämisse, aber alles andere ist eher so mit Gefühl ein bisschen zu beurteilen und nicht falsch und richtig. Also auch bei der Betriebsweise, bei der Bewirtschaftungsweise, es gibt 1000 verschiedene Methoden, wie du quasi einen Honigüberschuss produzieren kannst. Weil wir können ja nur, wir sind der Biobetrieb, wir können ja nur den Honigüberschuss ernten. Mhm. Das heißt, du musst das Volk eben so gut wie möglich unterstützen, dass es eben in der Lage ist, einen Überschuss zu produzieren. Das ist die Betriebsweise. Und da gibt es so viele verschiedene Varianten. Und auch wir wechseln von Jahr zu Jahr. Auch wir haben keine fixe Produktionsweise. Heuer haben wir das probiert, ein bisschen mehr nach links oder ein bisschen mehr nach rechts. Und nächstes Jahr, eigentlich wäre es besser, doch etwas anders. Also es ist oder jedes Teile einfach ab auf eine andere Betriebsweise zu experimentieren. Und dann irgendwann hast du mal, der ganze Betrieb wird jetzt eben so geführt, zum Beispiel das Aufzagen machen wir jetzt so. Nächstes Jahr, vielleicht machen wir die eine Wabe vielleicht doch anders, dass wir es gestalten oder erst ein bisschen später oder ein bisschen früher. Also es gibt so viele verschiedene Varianten. Sagst, es hat nicht auf der besten aller Betriebsweisen schon gelandet. Nein. Also ich meine, wir sind nicht mehr vielleicht bei der allerschlechtesten, aber weit weg davon werden wir auch noch nicht sein. Also, ich glaube, das ist auch eine Lebensaufgabe eines Imkers, dass er seine Betriebsweise verbessert und er wird besser. Also die besten Imker sind die 80 Jahre haben, also die wirklich seit Kindesbeinen Bienen haben. Und da ist jetzt auch ein bisschen anders denken mittlerweile, dass die ihr Wissen auch zum Teil weitergeben. Mhm. Früher, das ist mit ins Grab genommen worden. Also jeder hat wieder vorne anfangen können, wie und was. Was und ja auch so vielleicht eine Chance war, nicht? Also wie ein Schwarm, der abhaut, also der befreit. Ja, wobei das Wissen, was zum Beispiel ein 80-jähriger Imker hat, das ist eigentlich unbezahlbar, weil man sich eben viele Fehler sparen könnte und dadurch eigentlich wesentlich produktiver sein könnte. Man könnte zum Beispiel statt 30 Völker, kann man 60 Völker bewirtschaften, wenn man einfach effektiver arbeitet. Das heißt, ich mache mehr Nutzen für die Umwelt und habe mehr Honig. Das heißt, ich könnte auch wirklich leben davon. Also wichtig ist, dass das Know-how, dieses alte Know-how, und das ist auch der Imker-Café ist eben so entstanden, auch da sind einfach Imker gekommen, die ein bisschen mehr Zeit gehabt haben, die sind dann sitzen geblieben und da sind Junge dazugekommen. Also das war keine Institution, die ich gesagt habe, jetzt treffen wir uns fix, sondern das hat sich langsam entwickelt und dann habe ich halt gesagt, ja gut, jeden Tag habe ich auch eine Zeit, also machen wir einen Tag in der Woche. Und dann hat sie eben, zufälligerweise der Mittwoch. Also um diesen Wissenstransfer von den Alten auf die Jungen zu machen, das ist eine ganz, ganz wertvolle Sache. Was würdest du mir raten? Das mit dem Verkaufen, das fällt mir schwer, weil es dieses Lernen einfach mir schwer fällt, weil ich nicht genau weiß, wie man es lernt, wo man es lernt, was man lernt. Würdest du mir raten, eher es zu lernen oder würdest du mir raten, sich eher wen zu suchen, der den Honig dann einfach für mich verkauft? Der sinnvollst verwendete Honig ist der, den du mit deiner Familie weg isst. Das machen wir sowieso, also jede Menge. Ja, also ich und auch. Bekannte und Verwandte also das essen ist, mit. Und wenn es noch mehr, dann bist du schon erfolgreicher Imker. Gell? Also schon, aber jetzt ist die Frage praktisch, wie, also verkaufen lernen oder jemanden geben? Sehr schwierig. Okay, oder wovon hängt das ab? Wir haben den Fehler eigentlich gemacht, in den Großhandel zu liefern vorher. Wir haben, vor ein paar Jahren noch war das, wir haben 3,50 Euro pro Kilo bekommen, also für österreichischen Bio-Honig. Ja, davor wird man gewarnt, also eigentlich soll man nicht jemanden anderen geben. Nein, das war das Problem, das war unter unseren Produktionskosten. Ja, ja. Und das war katastrophal, also da hast du dich irgendwie bemüht und so weiter und das war unter den Produktionskosten und eigentlich kann Verkaufen lernen irgendwo, wo es einen Sinn macht. Und so wie du musst aber rechnen, jetzt wenn du schaust, wenn du dich hinstellst mit einem Marktstandl irgendwo, dann mach auch einmal so eine Kostenrechnung, wie viele Stunden brauchst. Du brauchst ein Auto, du brauchst ein Fahrzeug, du musst die Ware vorbereiten, du musst dann nachbereiten wieder. Qualitätskontrolle. Man muss das wirklich sich durchrechnen. Manche Imker haben einfach so ein Vertriebssystem, dass sie Bekannte haben, die Arbeitskollegen und so weiter. Und in der Regel so viel Honig produzieren wir nicht leider. Also, wenn du denkst, das durchschnittliche österreichische Bienenvolk schafft einen Überschuss von 20 Kilo, vielleicht 25 Kilo, das ist schon viel. Aber das war schon ein sehr gutes Honig. Und im Endeffekt, dass er, ja, mein, der Österreicher isst im Schnitt nur 1,4 Kilo Honig, da ist eigentlich das Problem. Also wir essen viel zu wenig Honig, weil es halt immer ein Mangelprodukt war. Also solange es uns Menschen gibt, war Honig ein absolutes Mangelprodukt. Deswegen sind wir es auch nicht gewohnt, wirklich in größerer Menge in unseren Rationen drinnen zu haben. Also das ist jetzt ein reiner Luxus eigentlich der Imkerfamilien, dass die nicht 1,5 Kilo jetzt pro Jahr essen, sondern eher pro Monat schon. Und also uns tut es sehr, sehr gut. Also das ist einfach ein Luxus, den man als Imker hat und auch die anderen Imkerprodukte, also Bienenprodukte, wenn man schaut, Blütenpollen zum Beispiel. Also wir sammeln auch Blütenpollen, das haben wir vor ein paar Jahren angefangen. Herrlich. Also das ist eben der Blütenstaub, der eben gesammelt wird von den Pollenhäuschen und ins Joghurt reingemischt. Das ist ein richtiger Jungbrunnen. Also das ist herrlich. Meinen Bruder habe ich gefüttert damit. Also der ist auch so ein Versuchskaninchen, der ist 2 Jahre älter als ich. Ja. Und der hat Blütenpollen essen müssen, also in Joghurt. Und der hat keine grauen Haare mehr gehabt. Der hat wirklich dunkle Haare wieder bekommen. Ja, der war schon ziemlich weiß. Und wir sagen, aber das war wegen einem Pollen. Also vielleicht hat er sich gefärbt. Nein, aber wirklich, also es ist gut für unseren Körper einfach. Aber Antwort für mein Problem hast du mir jetzt keins gegeben. Nein, habe ich keine. Weil du keine hast. Ja. Okay, auch eine Antwort. Ja. Ja. da muss ich eine mit wem reden dann wahrscheinlich, ja. Nein, im Endeffekt, du musst schauen, wie viel Energie und Zeit du hineinstecken willst. Gell? Okay. Du hast jetzt die Varianten, entweder die Energie hineinzustecken, indem du mehr Bienenvölker hast, oder die Energie, die du zur Verfügung hast, in den Verkauf zu stecken. Gell? Also, ist mir nicht. Gut, ein schönes wissen wir jetzt auch recht. Stefan, wir haben eine Runde gedreht in deine Welt, in unsere Welt, in unsere gemeinsame Welt. Und die Maya ist jetzt schon in Zähneputzen in Richtung Bett, wie sich's gehört um diese Zeit, weil es ist nämlich jetzt schon gegen 9, ist zu befürchten, oder? Und morgen ist Schule. Ja, schön war's. Danke, war wunderbar. Also wir könnten wahrscheinlich tagelang weiterreden. Ja, aber ich glaube, dank deiner Hilfe haben wir jetzt auch einen Einblick bekommen, in welche Richtung sich eine Imkerei entwickeln kann. Eine Frage noch zum Spar. Was ist, wenn du nicht liefern kannst, weil es keinen Honig gibt in einem Jahr, wirst du dann bestraft? Vielleicht nur mit Blicken oder so, aber faktisch nicht, weil die wissen, wir sind ja nur die Urproduzenten und wir haben nur das, was uns die Biene irgendwie lässt. Also, und mehr gibt es nicht. Und keinen einzigen Gramm kann ich machen, weil es muss die Biene machen. Und wenn wir nicht mehr haben, dann haben wir nicht mehr. Dann ist halt aus. Also wie bei jedem anderen Lebensmittel, mehr oder weniger, das sie halt haben, irgendwann ist halt aus. Und das kommt eigentlich fast jedes Jahr vor, dass wir ein, zwei Monate nicht mehr liefern können. Okay. Also auch der Absatz, es steigt eigentlich. Also wir sollten eigentlich mehr Honig produzieren. Mit der Zeit, mir kommt auch wirklich vor, die Kunden, die Sparkunden, die essen mehr Honig einfach. Mhm. Also das kommt irgendwie. Na, die Verfügbarkeit ist ja merkbar. Ja. Also man kriegt das mit, dass es diesen Honig gibt. Ja, man kriegt mit, dass er lokal ist. Das sieht man auch, glaube ich, im Wappen. Im Etikett. Ja. Und das Etikett ist wichtig. Ja. Man weiß, wo man hingreift und daher kann man das gut vorstellen, dass man auch gut akzeptieren kann, wenn der aus ist. Naja, vor allem der Vorteil ist, wenn man sich einmal an einen Geschmack gewöhnt hat, also zum Beispiel jetzt an die Linde bei deinem Honig oder so, dann will ich eigentlich den Honig. Ja. Und wir ernten zum Beispiel nicht Sortenhonige, sondern wir ernten Regionen. Zum Beispiel haben Wiener Honig, wir haben niederösterreichischen Honig, in Niederösterreich haben wir Donauau oder Mostviertel, also wirklich verschiedene Gebiete und der Honig schmeckt wirklich anders. Mhm. Also gut, ich bin mir nicht sicher, ob es jedes Mal damit ganz auseinander gehen, weil die Regionen überschneiden sich auch noch. Aber im Endeffekt, wenn man sich dann gewöhnt hat, dann will man keinen, weiß nicht, Ulmo-Honig aus Südamerika, was auch sicher ganz ein wunderbarer Honig und alles ist, aber interessanterweise, anscheinend sind wir irgendwie auf dieses Gebiet oder auf diese Gegend, die Gerüche, die Geschmäcker, die hier lokal sind, geprägt. Also das, zumindest ist das jetzt meine Theorie. Mhm. Und dadurch schmecken uns die regionalen Lebensmittel auch wesentlich besser, weil wir halt von Kindesbeinen an oder vielleicht sogar von früher, also von der Vorgeschichte her, von unseren Vorfahren, wir sind geprägt auf diese Lebensmittel und auf diese Geschmäcker. Und das haben wir einfach innen drinnen in uns. Ja. Danke, Stefan. danke, Lothar, wirklich super. Und dann machen wir einen Blick zu, was ist los bei den Bienenständen draußen, zu unserem Korrespondenten von dieser Ausgabe, der 30. Ausgabe der Bienengespräche. Hallo, hallo. Ja, hallo, Manuel hier. Hallo Manuel, Lothar spricht hallo, hallo. Aus Wien, grüß dich. Ja, hallo. Manuel, bei euch in Bergen hat es jetzt in Norwegen 11 Grad Regen, es wird dann ein bisschen kälter, 6 Grad, 5 Grad nächste Woche. Ist das so euer Klima? Ja, 5, 6 Grad, das ist so der Standardwinter in Bergen, würde ich fast sagen. Ja. Von Norwegen würde man jetzt denken, das ist da hoch im Norden und super kalt und viel Schnee. Mhm. Im Großteil Norwegens ist es aber auch so, aber Bergen ist ein bisschen speziell, dadurch, dass wir hier direkt an der Küste liegen, ja. Kriegen wir hier den Ausläufer vom Golfstrom ab und das heißt, das Meer heizt zu viel. Das heißt, in Bergen selber, in der Stadt, ist es relativ mild und relativ regnerisch. Also Bergen ist bekannt dafür, dass es so viel regnet. Wir haben hier im Schnitt 250 Regentage im Jahr. Ja. Und fast 2400 Millimeter Regen ungefähr, die hier im Jahr runterkommen. Und das liegt alles am Meer und am Golfstrom. Sobald man aber eine Stunde in die Berge reinfährt, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Dann kommt das alles als Schnee runter. Aber hier direkt auf Meereshöhe an der Küste ist es auch im Winter regnerisch und mild. Es kann schon mal vorkommen, dass es 2 Wochen minus 10, minus 15 Grad hat. Mhm. Passiert jeden Winter mal, aber es ist nicht der Standard, dass hier jetzt 3 Monate Schnee liegt. Aber Winter ist jetzt noch, von Winter ist jetzt noch nicht die Rede. Wir haben jetzt 25. Oktober. Oder ist das schon jetzt eigentlich dann bald der Fall, dass es dann auch kalt wird, dann zumindest im Landesinneren? Ja, ich hätte geguckt, weil wir von der Firma oben eine Hütte in den Bergen stehen haben, was da los ist und da liegt jetzt schon Schnee. Also da kam letzte Woche der erste Schnee runter, da sind jetzt so knapp unter 0 Grad. Das heißt, in den Bergen hat der Schnee schon angefangen. Ah, ja. Ohne Winterreifen kommt man schon nicht mehr nach Oslo rüber von Bergen. Okay. Jetzt bist du ja Imker und deswegen sind wir auch in Kontakt gekommen und da ist es natürlich sehr interessant zu fragen, wie kann man unter diesen Bedingungen bei euch, bei dir imkern? Ja, es ist nicht ganz einfach. Also der Regen ist tatsächlich das größte Problem. Es ist relativ nass. Es hängt aber auch stark vom Jahr ab. Also ich bin jetzt seit knapp 5 Jahren hier und die Schwankungen waren groß. Also wir hatten einen Sommer, da hat 3 Monate lang die Sonne geschienen und waren um die 20 Grad. Also normaler Sommer sind bei uns hier um die 20 Grad, dann ist schon relativ gut. Es sind mal Mitte 20, das ist die 30 Grad erreicht, das ist schon relativ selten. Dann hat man aber auch einen Sommer wie dieses Jahr, also dieses Jahr war der regenreichste Sommer seit den 60ern. Mhm. Und es hat Juni, Juli, August eigentlich die meiste Zeit geregnet. Also wir hatten auch einen Rekord im Juni, da hat 26 Tage am Stück geregnet, was dann, das gerade im Juni, wenn es mit den Bienen richtig losgeht, ja. Und draußen die Himbeeren blühen und wenn es dann 26 Tage am Stück regnet und man zufüttern muss, das ist dann natürlich schon ärgerlich. Aber ja, der Regen ist tatsächlich das größte Problem, was wir haben. Wie viele Völker hast du denn? Ich habe 12 Völker hier stehen. Das ist ja schon Arbeit. Das ist schon Arbeit, ja. Aber ich habe Glück, meine Standorte, also ich habe die Hälfte der Völker bei meiner Arbeit, direkt hinterm Büro, da ist so ein kleines Waldstück. Da stehen 6 Völker und die anderen Völker stehen bei mir hier direkt neben der Wohnung. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt keine große Anfahrtszeit, kann das nebenbei machen, je nachdem, wie das Wetter passt. Und das ist auch immer das Problem. Also es ist nicht so leicht unter den Bedingungen, wenn man sich vornimmt, okay, am Donnerstag gucke ich in die Bienen rein, sondern man muss sich immer nach dem Wetter richten. Mhm. Und ja, nicht ganz einfach. Wenn das Wetter dann passt, dann muss man halt alles liegen lassen und sich dann um die Bienen kümmern. Du bist Luft- und Raumfahrttechniker, bist deswegen auch nach Bergen gekommen, weil du dort arbeitest. Wie bist du auf Bienen gekommen? Ich habe, bevor ich nach Bergen gekommen bin, habe ich ein halbes Jahr am Bodensee gelebt und mein Nachbar, der hatte da unten 5 Hektar Apfelplantage stehen. Mhm. Und der hatte 15 Völker schon allein für seine Apfelbestäubung im Frühjahr und da habe ich manchmal ausgeholfen. Ich war schon immer interessiert, hatte aber nie wirklich die Zeit, mir eigene Völker zu besorgen, weil ich auch nie wusste, wo bin ich in einem Jahr, habe ich die Zeit oder will ich hier länger bleiben? Wenn man erstmal die Völker hat, dann ist das ja schon eine längerfristige Geschichte meistens. Ja. Ja, und als ich dann nach Bergen gekommen bin, dann bin ich hier zum lokalen Imkerverein gegangen in Bergen und habe mir dann über den Kontakt hergestellt, wo ich dann von einem Neuseeländer, der auch in Bergen lebt, dann meine ersten Völker übernehmen konnte. Aber ich meine, es ist überhaupt verblüffend, dass es Bienen gibt unter diesen Bedingungen. Und etwas weniger verblüffend, dass es dann auch Imker gibt. Ja, in Bergen selber, ich würde schätzen, so vom Imkerverein, das werden wahrscheinlich um die 50, 60 Stück sein. Mhm. Wobei die meisten haben zwischen 4 und 8 Völkern, würde ich sagen. Mhm. Aha. Dann gibt es 3, 4 größere, die haben größenordnungsmäßig 50 Völker. Mhm. Aber hier in der Stadt selber, in Bergen, da ist keiner, der es beruflich machen würde. Also die größten, die machen es als guten Nebenjob, würde ich sagen. Ja, aber es ist auch bergenspezifisch. Sobald man über die Berge rübergeht, also für die Leute, die die Lage von Bergen nicht so kennen. Also wir sind 60 Grad nördlicher Breite. Das ist schon so ungefähr 100 Kilometer nördlich von Schottland. Mhm. Aber was Norwegen betrifft, ist es noch relativ weit südlich. Ja. Also das sind von hier bis zur Spitze, es ist sehr genauso weit wie von hier bis zu dir nach Wien. Mhm. Und das heißt, wir sind noch relativ weit südlich und Richtung Schweden sind wir durch die Berge abgeschirmt, mhm, und andere Richtung eben durch den Atlantik. Ja, ja. Aber sobald man über die Berge drüber kommt, dann sieht das Wetter und das Klima schon ganz anders aus. Und ja, Oslo hat Sonnenstunden, die sind mit Berlin vergleichbar. Und die haben relativ milde Sommer und viele Sonnentage und nicht so viel Regen. Also ist relativ spezifisch. Durch die ganzen Fjorde und Berge, mhm, hat man hier relativ kleinkariertes Klima. Ja, ja. Jetzt hast du ja gesagt, einen Aspekt schon erwähnt, das Zufüttern, wenn es viel regnet. Aber wie unterscheidet sich denn jetzt die Imkerei, die du in Bergen hast, von der, die du am Bodensee kennengelernt hast? Ja, die Honigerträge sind nicht so groß hier durchs Klima, würde ich schon mal sagen. Und es geht auch generell etwas später los. Was heißt es konkret, Honigerträge nicht so groß? Also ich habe jetzt gehabt, bei meinen 4 Wirtschaftsvölkern hatte ich 120 Kilo in diesem Jahr. Das ist 30 Kilo pro Volk in Wien, umgeben von Gärten und gutem Wetter, sage ich jetzt einmal. Ja? Wie ist es bei dir? Das habe ich auch geschafft, ungefähr. Na schau. Ich hatte Glück, weil meine Bienen hier, die stehen in der Stadt und in der Nähe ist eine relativ gute Lindenallee. Und genau in der Woche, wo die Linden draußen waren, hatten wir hier eine Woche ohne Regen und gutes Wetter. Das heißt, in der Woche hat jedes Volk ungefähr 15 Kilo Lindenhonig reingebracht, womit ich zufrieden war. Das ist super, den mag ich gerne. Und der ist hier in Norwegen nicht ganz so gängig wie jetzt in Deutschland zum Beispiel. Also in den Städten hier ist jetzt die Linde nicht so der dominierende Baum. Ja. Und das heißt, er ist hier relativ selten und ja, relativ beliebt. Ja, aber wie ist die Imkerei dann unterschiedlich? Geringere Honigerträge zu füttern unter Umständen? Es geht ein bisschen verzögert los. Also es ist jetzt zwar relativ mild, aber wenn ich so im April zum Beispiel nach Deutschland fahre zum Besuch, dann ist da schon relativ viel los, würde ich sagen. Ich winter hier, also dieses Jahr habe ich erst Mitte, Ende April ausgewintert. Mhm. Ich weiß nicht, wann geht es bei euch los in Wien? Naja, es ist dann doch schon, also früher, ein Monat sicher, auf alle Fälle früher. Wenn nicht schon irgendwas im Februar los ist, wenn das Wetter passt. Also, aber März, auf alle Fälle, ja, freilich. Ja, okay. Mhm. Ja, März ist bei uns noch ein bisschen früher. Da passiert ja noch nichts. Also die ganze Vegetation ist hier guten Monat hinterher, würde ich sagen. Aha. Das heißt, im April winter ich aus, im Mai, ja, Mitte Mai kommen dann die Obstbäume und die Imker, die Mehrvölker haben, die fahren die dann auch zur Apfelbestäubung nach Süden an den Hardanger Fjord. Das ist ein Fjord, der ist relativ bekannt für die Obstplantagen dort. Ah, ja. Also generell das Gelände um Bergen ist relativ bergig. Ja. Und hier gibt's quasi keine Landwirtschaft, was auch ein Vorteil sein kann. Also wir müssen uns hier um Pestizide und so weiter keine Gedanken machen, weil es eigentlich keine Landwirtschaft gibt. Die Tracht kommt dann einfach wirklich von Gärten, von der Landschaft, von dem, was von auf der Wiese blüht und in den Bergen. Die Haupttracht im Juni, würde ich sagen, ist die Himbeere. Ah ja. Himbeere, es geht los. Die ersten Bäume, die Tracht bringen im Frühjahr, die kommen relativ früh, Anfang Mai. Das werden die Ahornbäume. Mhm. Dann haben wir die Obstbäume, so Mitte bis Ende Mai und die Blaubeeren. Im Juni ist die Himbeere stark. Also wenn man da einen guten Standort hat mit viel Himbeere, dann kann man dort schon ganz guten Honigertrag einfahren. Mhm. Ja, für mich in der Stadt kommt dann die Sommer- und die Winterlinde im Juli. Ende Juli war die dran. Ende und Juli? Aha, da ist bei uns schon Schluss. Ende Juli, mhm, ja. Okay. Ja, also bei uns war, genau, die Haupttracht an Linde hatte ich die letzte Juliwoche eingefahren. Mhm. Ja. Und ab August bringen die ersten Imker dann schon ihre Stöcke auf die Inseln raus. Also das muss man sich so vorstellen, Bergen ist eine Hafenstadt, die liegt am Meer. Ja. Aber ist noch nicht am offenen Meer. Da sind noch relativ lange Inseln vorgelagert, 2, 3. Die sind auch so 50, 60 Kilometer lang und die sind relativ felsig und die sind komplett mit einer Heidelandschaft überzogen. Das heißt, ab August, September ist da alles lila auf diesen Inseln. Das heißt, die meisten Imker fahren dann ihre Wirtschaftsvölker in die Heide raus. Und die ist immer zuverlässig. Die blüht recht lange und die geht auch relativ lange. Also die geht bis zum 10. September, sagt man, ist Schluss. Das heißt, der letzte Honig wird dann erst ungefähr Anfang September abgenommen und dann winter ich immer bis zum 1. Oktober ein. Also zum Anfang Oktober will ich immer eingewintert haben. Du hast keine Bienen auf den Inseln draußen? Nee, also ich fahre Wirtschaftsvölker, alle, die mehr auf mehr als einer Kiste stehen, die bewege ich nicht so gern. Das ist mir einfach auch zu viel Arbeit, die rumzufahren, und das ist, mache ich nicht gerne. Die Ableger, die ich im Juni bilde oder Ende Mai, die fahre ich aber raus. Und selbst die Ableger, die im Mai gebildet werden, die bringen dann ja auch nochmal 10 bis 15 Kilo Heidehonig pro Stück ein. Was für ein Ableger relativ gut ist, aber das Angebot ist so riesig. Wenn man einen guten Standort hat, die ganze Landschaft ist da lila um die Zeit. Und ja, früher sind auch die Imker mit ihren LKWs aus Oslo gekommen, mhm, und haben die hergefahren. Aber seitdem es die Varroa nach Norwegen geschafft hatte, mhm, ist das nicht mehr zulässig. Das heißt, wir dürfen keine Bienenvölker aus unserem Bundesstaat hier in Norwegen rein und raus bewegen, weil die Varroa in nahe Oslo zum ersten Mal aufgetreten ist. Ja. Und wir hier in Bergen sind relativ lang davon verschont geblieben. Also ich habe seit dem Sommer zum ersten Mal eine Varroa-Milbe gesehen und drin. Also ich gehe zum ersten Mal, muss ich den Winter Varroa behandeln. Bis zum letzten Jahr hatte ich hier keine Varroa in den Stöcken. Liegt auch an der Landschaft. Also wir sind quasi nach Nord und Süd durch die Fjorde abgeschirmt, mhm, Richtung Osten durch die Berge. Auf der anderen Seite ist Meer und ist nicht so dicht besiedelt, Norwegen. Ja. Hat die Größe von Deutschland flächenmäßig, aber hier wohnen nur 5 Millionen Leute. Mhm. Das heißt, man hat nicht so eine überlappende, ja, wie soll ich sagen, die Flugradien der ganzen Bienen überlappen sich nicht auf so einer großen Fläche, sondern mhm, so. In Bergen war man dann relativ isoliert, und wenn man dort keine Bienen rein- oder rausgebracht hat, war man relativ sicher. Und das hat so lange gehalten? Ja, also ich habe Freunde und Bekannte in Bergen, die nach wie vor keine Varroa-Milben drin, yeah, haben. Ja, aber mich hat es den Sommer erwischt. Also ich, ja, und dann direkt der ganze Stand. Also es ging quasi von einem Wintersaison zum nächsten, mhm, waren sie drin. Drum hatte ich mich bisher, muss ich sagen, auch noch nicht so wirklich mit der ganzen Varroa-Behandlung beschäftigt, weil für mich, ich habe das immer mitverfolgt und mir angehört, yeah, aber bin da nicht wirklich in die Tiefe gegangen, weil es mich einfach nicht betroffen hat. Also es war schon was anderes, war ein bisschen entspannter. Man stellt die Bienen dann hin nach dem Einwintern, und ja, ich habe auch noch nie ein Volk verloren über den Winter. Die sind immer durchgekommen. Mhm. Wie es jetzt mit der Varroa wird, ja, wird man sehen. Ich habe ein Gespräch gemacht mit einem Imker aus Neuseeland, der genau in dem Jahr eingewandert ist in Neuseeland, als auch die Varroa-Milbe gekommen ist. Das heißt, er hat aus Deutschland schon das Wissen mitgebracht, wie man mit ihr umgeht. Ja. Hast du Pläne schon? Also was wirst du machen jetzt? Ja, wir werden mit der Oxalsäure behandeln, Ende Dezember. Also ich bin nicht der Erste, den sie erwischt hat. Da sind schon einige, die beschäftigen sich hier in Bergen schon länger damit. Mhm. Und bisher kommt man mit einer Behandlung ganz gut aus. Das heißt, da wird dann einmal im Jahr, wenn brutfrei ist, normalerweise um Weihnachten, dann eine Oxalsäurebehandlung durchgeführt. Und damit kommt man dann ganz gut aus. Und sind die in Bergen zumindest. Ja, sind die Völker eigentlich zuverlässig brutfrei bei euch? Oder gibt es da auch so Jahre, wo dann doch durchgebrütet wird? Die sind relativ zuverlässig brutfrei. Mhm. Also irgendeine Frostnacht oder so kommt schon immer mal durch. Auch wenn es jetzt nicht so die langanhaltende Kälte ist. Ja. Es ist schon relativ zuverlässig brutfrei. Das kann man schon sagen. Ja. Und die tiefen Temperaturen sind jetzt auch nicht so spektakulär. Also ich meine, minus 15 Grad wird es schon einmal haben, aber nicht auf so lange Zeit. Nee, wenn es minus 15, minus 20 Grad sind, dann ist das vielleicht mal eine Woche und dann wird es wieder milder. Also die Wetterlage ist hier so instabil, je nachdem, aus welcher Richtung der Wind kommt. Mhm. Es regnet oder es wird kalt, und ja, kann man immer schwer sagen, aber in der Regel ist nicht besonders lange besonders kalt. Mhm. Also die Kälte ist hier nicht das Problem. Ja. Das ist der Regen im Sommer. Ja, ja, ja. Welche Bienen fliegen denn für dich oder für euch? Ich habe Backfestbienen. Absichtlich oder weil halt jeder das so macht, oder müsst ihr das tun? Bei uns im Bergen gibt es keine Auflagen, was man oder welche Bienen man haben muss. Ich habe die Backfest bekommen, weil die erfahrungsgemäß von den Leuten, die hier schon länger Bienen halten, die Kanikerbienen, die haben wohl im Herbst Probleme, den Honig trocken zu kriegen. Bei denen kommt es verhältnismäßig öfter vor, dass man schon in den Waben Gärung hat. Das heißt, wenn man ja viel Heidehonig machen will oder die Heideernte mitnehmen möchte, dann hat man mit der Backfest ein paar Vorteile. Also ist ein bisschen sicherer. Ich habe damit keine Erfahrung gemacht, da ich bisher nur die Backfest hatte. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob das so ist, aber von dem, was mir gesagt wurde. Und ja, also ich bekomme hier ziemlich gute, ruhige, nette Bienen, mhm, Backfestbienen von einem Bekannten, der hier in der Gegend Königinnen züchtet. Mhm. Gibt es auch Belegstellen? Aber die Kaniker ist auch unterwegs. Belegstellen gibt es auch. Ja. Es gibt welche, die werden hier von diesem norwegischen Imkereiverband betrieben, aber diejenigen, die ich kenne in Bergen, die machen sich quasi ihre private Belegstelle. Das ist relativ leicht, hier die abzuschirmen. Man muss ein bisschen rausfahren und geht in ein Tal, wo sonst niemand ist. Die sind da relativ abgestürmt, stellt dort seine Drohnenvölker und seine Begattungskästchen auf. Mhm. Das heißt, das ist keine offizielle, aber es ist quasi deren private Bugfest-Belegstelle. Mhm. Aber es gibt auch schon welche vom, ja, die dunkle Biene, die ja ursprünglich heimisch ist hier oben im Norden. Ja. Die wird ja auch gehalten. Und da gibt es auch Programme vom norwegischen Imkereiverband, um die ein bisschen zu pushen und ein bisschen wieder gängiger zu machen. Die war ja Thema in unserer letzten Ausgabe der Bienengespräche, die dunkle Biene, von österreichischer Seite her besprochen. Und da gibt es auch eine Belegstelle. Hatte ich mir angehört. Ja, super. Zum Honig wollte ich noch fragen, ich meine, wenn du sagst Ahorn, dann Himbeer, dann Heide, das sind ja eigentlich recht unterschiedliche Honiggeschmäcker, die du da ranziehst. Die sind sehr unterschiedlich. Ja, also ich habe einen Standort, wo es Linde, Himbeere und Heidehonig alles gibt. Mhm. Dort lasse ich über die Saison stehen und nehme es am Ende des Jahres ab. Bei den anderen habe ich das Problem mit dem Trennen nicht, weil ich nur die Ableger auf die Insel die Heide fahre. Aber es ist auch ein bisschen ein Problem. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit Heidehonig zu tun hattest. Der ist so Gelee-artig und der klebt in den Waben fest. Das heißt, wenn man die entdeckelt und schleudert, da passiert nichts. Die kommen da nicht raus. Man braucht diese Honiglösner. Die sehen aus wie so ein Nagelbrett und haben halt einen so einen Stift, der in jede Zelle passt. Da werden dann die Rahmen eingespannt und von jeder Seite einmal so angestochen. Mhm. Dadurch bricht man die Oberflächenspannung und zieht den Honig wie so ein Faden so leicht raus. Aha. Und wenn man ihn dann schleudert, dann kommt er relativ gut raus. Ohne geht's nicht. Das heißt, es ist ein bisschen aufwendiger, den rauszukriegen. Und aber es ist ein Riesenunterschied jetzt zum Lindenhonig. Der Heidehonig, der ist relativ deftig und kristallisiert auch relativ schnell aus. Und die Himbeere? Die Himbeere... Ja, die ist ein bisschen leichter und fruchtiger. Würde sagen, schmeckt wie ein typischer Sommerhonig in Deutschland oder in Österreich, würde ich sagen. Und ja, von der Linde, vom Standort, da kriege ich eigentlich reinen Sortenhonig, weil wenn es gut läuft, dann machen die den Honigraum relativ schnell voll und dann nehme ich ab und ja, setze dann wieder auf. Der ist relativ würzig und leicht und der kristallisiert nicht so schnell aus. Also ich rühre auch keinen Honig an, ich fülle ihn so ab, wie er ist. Mhm. Und der Heidehonig, der kristallisiert relativ schnell aus. Es wird auch gesagt hier, dass man den nicht drin lassen soll über den Winter, weil er so mineralstoff- und nährstoffreich ist, dass die Bienen häufiger in Reinigungslugen benötigen würden. Also das ist ein bisschen belastender für die Verdauung. Mhm. Darum wird hier empfohlen, wirklich den Heidehonig komplett rauszunehmen Ende des Jahres und dann mit Zuckerlösung aufzufüttern. Was machst du denn mit dem Honig? Ein Teil nehme ich selber und einen Großteil verkaufe ich. Und wie machst du das? Wie verkaufst du? Ich kriege relativ viel durch Freunde und Bekannte und so weiter weg. Also hier gibt es so ein paar, in dem Stadtteil, wo ich die Bienenstöcke stehen habe, gibt es so ein paar so Stadtgärten. Da ist er relativ beliebt, die nehmen mir immer relativ viel Honig ab. Mhm. Es gibt einen Laden in der Stadt, das ist so ein Zero-Waste-Shop, so ein verpackungsfreier Laden. Ich weiß nicht, gibt es in Wien bestimmt mittlerweile auch, die tauchen ja gerade überall auf. Und ja, da gibt es einen in der Stadt und an die liefere ich auch Honig. Das heißt, ich habe einen Laden und einen Café, die mir Honig im Glas abnehmen und den Rest, der war immer in der Menge, dass ich ihn bisher noch ganz gut so unters Volk bringen konnte. Mhm. Es gibt einen so einen Markt im Jahr, da stelle ich mich dann immer noch dazu. Okay, magst du das gerne? Ja, ich mag das gerne. Also für viele ist es immer Arbeit, aber ich nehme dann halt meinen Stand mit, stelle mich da einen Tag hin. Ich mache das gerne. Für mich ist das keine Arbeit. Wahrscheinlich auch dadurch, dass ich es nur einmal im Jahr mache, will ich das jedes Wochenende machen müssen, dann sieht es auch anders aus. Aber so ist es für mich wie ein Tag am Trödelmarkt. Schön. Macht mir Spaß, ja. Was kostet denn? Ich habe immer die Frage mit den Honigpreisen. Ich mache so, ich fange unten an. Ein Viertel Kilo, 5 Euro. Okay. Ein halbes Kilo, nicht 10 Euro, sondern 9, weil ich brauche dann weniger Gläser. Und ein ganzes Kilo, nicht 18 Euro, sondern 17. Und wenn ich aber an Menschen den Honig verkaufe, die ich kenne oder denen ich immer wieder in die Augen schaue praktisch, dann ist so dieser Freundschaftspreis 15 Euro im Sinne von Kollegen und so weiter. Unbekannten habe ich kein Problem, im 17 Euro zu verrechnen. Ich weiß nicht, ob das ein guter Weg ist oder nicht. Wie machst das denn du? Ja, der Honigpreis, was man dafür kriegt, hängt schon stark davon ab, wie man es vermarktet oder an wen man verkauft. Also ich verkaufe hier das, also wenn ich am Markt stehe, dann verkaufe ich das Glas Lindenhonig, 250 ja. Gramm, mhm. für 100 Kronen. Das ist grob durch 10 geteilt. Also so ungefähr 10 Euro. Ja. 250 Gramm Glas. Ja. Aber wir sind ja auch in Norwegen, muss man dazu sagen. Hier ja. kostet auch ein Bier in der Kneipe 10 Euro. Ja. Und ich schaue immer, dass ein Glas Honig mehr kostet als ein Glas Bier. Ich finde, Honig sollte nicht billiger sein ja, okay. als ein Glas Bier in der Kneipe. Naja, das wäre auch ja. bei uns so, ein Glas Bier, da sage ich jetzt mal 4 Euro, dann wären wir ja mit 5 Euro ja auch in derselben Liga. Wäre man ganz gut dabei, mhm. ja. Ja, und je nachdem, am Markt erzielt man natürlich einen relativ guten Preis, wenn man da sich hinstellt und eins in einem Glas verkauft. Ja. An Laden oder Café, das ist ein bisschen günstiger. Da verkaufe ich dann das 250 Gramm Glas für 7 Euro, weil die noch ihre Marge oben drauf schlagen. Und wie viel verkaufen die ihn dann weiter? Das ist relativ teuer. Die verkaufen den weiter für 15 Euro, das 250 Gramm Glas. Schau, schau. Ja. Dann ist es klar, dass man auch gerne als Kunde zum Markt geht, kann ich mir vorstellen. Ja, kommt günstiger, ja. Aber im Prinzip die Hälfte? Im Prinzip die Hälfte, ja. Ja, aber ja. hier gibt es auch die Honigzentrale, nennt sich das in Norwegen. Das ist quasi so eine Gemeinschaft, um diesen Honig zu vermarkten. Und die kaufen quasi norwegenweit den Honig auf, produzieren den, verarbeiten den weiter, packen ihn in die Gläser und liefern dann an die Supermärkte. Und wenn man an die direkt verkaufen würde, da bekommt man dann ungefähr 5-6 Euro pro Kilo. Also es ist ein Viertel von dem, was man mhm. kriegen würde, wird man sich irgendwie selber drum kümmern. Mhm. Das heißt, es hängt stark davon ab, an wen man verkauft, wie man es macht, wie man es vermarktet. Aber bei mir im Schnitt würde ich sagen, geht das Kilo bei mir für 25 Euro. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel Bekannte triffst, also bekannte Freunde, weitere Freunde, wie machst du es da? Die kriegen es ein bisschen billiger. Was ist ein bisschen billiger? Ich muss da wirklich genau fragen, weil ich bin jetzt genau bei dir. Ja, die kriegen für das 250 Gramm Glas ungefähr für 5 Euro, werden das dann umgerechnet. Ah, okay. Ja, im Vergleich zu, ja, das ist fast die Hälfte. Ja, wobei, schon. Das ist, was ich verlange, die meisten zahlen dann freiwillig mehr als Unterstützung und geben noch einen Zuckerzuschlag oder so sonst drauf. Ja. Aha, okay. Ja, es ist ein zart verwobenes System, also wer wie viel von wem und was sonst eben dann wieder als Austausch wieder gebracht wird. Und am Land ist es bei uns ja in Österreich ja ganz, ganz verbreitet, dass eben der Honig nicht viel kostet, dafür aber der Imker dann auch einmal den Auspuff repariert bekommt für günstigere Tarife und so weiter. Naja. Hast du schon eingetauscht, ja? Nein, ich nicht persönlich, aber ich weiß, also am Land ist es einfach, wären so diese Stadtpreise, die wir verlangen für den Honig, einfach schon obszön zu verlangen. Ist so, ja. Aber dafür gibt es eben diese Austauschgeschäfte am Land. Na sehr gut. Manuel, ich glaube, wir haben eine Runde gedreht jetzt. Das war es relativ grob, ja. Und das Jahr ist nichts mehr zu machen. Jetzt hoffe ich, dass es mit der Varroa über den Winter gut hinhaut und dann geht es im April wieder weiter. Ja, genau. Und bis dahin ist Pause und die Rähmchen werden dann gedrahtet oder kaufst du die fertig ein? Die kaufe ich ein. Also ich kaufe die Rähmchen, aber drahten tue ich selber. Ich, okay. ich nagel hier selber zusammen, draht die ein. Ach so. Was noch ein großer Vorteil ist in Norwegen, ist, hier gibt es nur ein Maß. Also ich habe mich mal, als ich das letzte Mal in Deutschland war, in so einem Imkereiladen angeguckt und es ist ja komplettes Chaos mit diesen kompletten verschiedenen Maßen und Kistengrößen. Hier ist relativ einfach. Hier gibt es eine Rähmchengröße, eine Kastengröße und das war's. Ja. Hat der einen Namen? Ich weiß nicht. Im Ausland heißt es einfach immer nur das skandinavische System. Hier in Norwegen haben die keinen Namen dafür, weil es einfach nur das Einzige ist, okay. was es hier gibt. Ja. Deswegen hat es keinen eigenen Namen. Deswegen braucht es keinen Namen, das ist klar. Ja, Rähmchen. Bienenrahmen, Rähmchen hat halt die Maße. Ja. Was heißt ein Rähmchen auf Norwegisch? Ramme. Und die Beute? Die Bienenbeute? Biküber. Also das ist quasi ein Bienenkubus quasi, ja. Norwegisch, wenn man ja schon Englisch und Deutsch kann, dann ist Norwegisch nicht mehr so weit weg. Also ich glaube auch, wenn man sich so norwegischen Text durchliest, werden einem relativ viele Worte schon bekannt vorkommen. Vielleicht, wenn man auch laut liest, dass man auch irgendwie den Klang hört, dann, dass man ein bisschen andocken kann. Und einen geteilten Brutraum, also auf zwei? Ich habe zwei Bruträume und dann maximal eine Honigkammer oben drauf stehen. Also ich hatte noch nie die Situation, dass ich hier in Bergen mehr gebraucht habe. Aber es gibt Imker in Bergen, die fliehen vor dem Wetter Die fahren die Bienen nur eine Stunde raus in die Berge in so ein Tal und da sind es auch im Sommer 24 Grad und Sonnenschein. Und wenn es mit der Himbeere gut läuft, dann machen die auch mal zwei Honigräume mit Himbeerhonig vor. Aber ja, es ist mir zu viel Arbeit, ich mache es nicht so gerne, die Bienen bewegen und darum lasse ich die lieber hier stehen und verzichte dann auf den Honig. Manuel, vielen Dank für diesen Korrespondentenbericht aus Bergen, aus Norwegen. Ganz eine überraschende Gegend. Super, dass du dich gemeldet hast. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Hat mich gefreut. Danke. Tschüss. Ciao. Ja, und das waren die 30. Bienengespräche Ende Oktober 2017. Für die kommende Ausgabe, da haben wieder einige Hörerinnen und Hörer zusammengezahlt und die Biene auf die Schiene gebracht. Sie haben auf mein Konto einen gewissen Geldbetrag überwiesen. Die Kontodaten stehen auf der Homepage www.bienenpodcast.at. Und mit diesem Geld kann ich nach Deutschland fahren und zwar nach Erfurt in die Kakteengärtnerei Hage. Das ist die älteste Kakteengärtnerei Deutschlands. Das heißt, wir schauen ein bisschen jetzt vom klassischen Trachtgebiet weg oder hin in ein Gebiet, was auch sehr viel mit Umsicht, mit Erkenntnis mit Expeditionen zu tun hat. Die Vorfahren von Ulrich Hage sind schon in die ganze Welt gefahren und haben Expeditionen gemacht, um die Kakteenlandschaft kennenzulernen. Und ich bin schon sehr gespannt, ob es hier auch Verbindungen gibt zur Welt der Bienen, zur Welt der Insekten und was eigentlich Gärtnerei, im speziellen Fall Kakteengärtnerei, bedeutet. Ja, ein bisschen über den Tellerrand des Honigtopfs, dann in den kommenden Bienengesprächen. Die sind schon auf der Schiene praktisch. Ich fahre jetzt hin Ende Oktober, Anfang November und dann wird es nicht lange dauern und die Ausgabe 31 ist dann in der Tür oder im Podcatcher deines Vertrauens. Ja, das war's dann von meiner Seite her aus Wien. Liebe Grüße, Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.